Ja, Moment, der Hund muss mal seine Schnauze da wegnehmen. So, Attacke. Herzlich willkommen beim Eintracht Frankfurt Podcast, Ausgabe Nummer 222. Mein Name ist René und außerdem heute mit dabei der Marvin. Aha, der Herr Dennis. Ja, hallo, servus. Und der Herr Basti. Hätte ich dich heute erwartet, hätte ich Kuchen da. Bruder. Ah, großartig. Großartig, großartig, großartig. Bevor wir auf dieses noch viel großartigere Wochenende kommen, so ein bisschen obligatorisches Housekeeping zum Anfang. Als allererstes muss ich mich mal dafür entschuldigen, dass uns natürlich in der letzten Woche der offensichtlichste aller flachen Witze nicht eingefallen ist. Habt ihr wahrscheinlich alle hier schon ins Dokument geguckt und wisst, worum es geht, aber wir haben über Glaskuchen gesprochen und über Glasrese und sind dabei nicht auf den Witz des Team Glaskuchen gekommen. Es tut mir sehr leid, wir werden heute definitiv mehr flache Witze bringen, da bin ich mir schon mal ziemlich sicher. So geht's nicht, so geht's nicht. Mann. Marvin, da hätte ich echt auf dich gehofft, dass du sowas bringst. Ja, ohne Mist, flache Witze ist normalerweise genau mein Metier, aber es ist auch nicht immer auf mich verlassen, ne? Aber gut, ich bin auf jeden Fall wieder sehr begeistert, dass Basti keine Kosten und Mühen scheut, um uns hochwertige Tonausgaben zu präsentieren, auch eben, ja. Und bin jetzt da noch, bin sowieso ein bisschen geflasht, aber davon jetzt zuletzt. Aber andererseits, man kann ja auch von der aktuellen Lage der Eintracht zwar nicht geflasht sein, aber man kann zumindest ein Grinsen in seinem Gesicht verspüren, denn das, was wir am Sonntag da gesehen haben, muss ich sagen, hat mich doch durchaus erfreut. Oder wie seht ihr das? Ja, bevor wir dazu kommen, machen wir jetzt hier erstmal noch die Housekeeping-Liste fertig. Du bist ja immer noch nicht fertig. Nein. Meine Güte, jetzt habe ich so eine grandiose Überleitung gefunden. Oh. Oh, weil wir müssen ja auch Danke sagen. Danke an den Herrn Thomas Nowak, aka Dagobert95, der gesagt hat, er spendet für jedes Gegentor, was wir am Wochenende bekommen, 10 Euro. Das war jetzt nicht so viel, aber er hat spontan nochmal 20 oben draufgelegt und uns somit 30 Euro überwiesen und darunter explizit geschrieben, wir sollen es in Bier investieren. Sollte ja kein Problem sein. Das denke ich auch. Also gerade wenn ich mir die Bilder vom Wochenende angucke, Alkoholiker waren hier noch nie ein Problem. Definitiv nicht. Womit wir zwangsläufig zum nächsten Thema kommen, Alkoholiker. Wir haben ein grandioses Trinkspiel bekommen. Wir sind jetzt nicht nur Elite-Podcast, nein, wir sind Elite-Podcast mit Trinkspiel. Ja, nicht nur Elite-Partner, sondern Elite-Podcast. Und zwar von der Hurley auf Twitter. Wird ihr jetzt einfach mal, während ihr das hier nachhört, kurz auf Pause drückt. Nein, erst hört ihr mir zu, dann drückt ihr auf Pause. So macht es mehr Sinn. Und zwar geht ihr auf eintracht-podcast.de/trinkspiel. Dann drückt ihr auf Pause, nehmt euch das Ding, eine große Flasche Korn und kommt wieder zurück. Und dann gucken wir mal, was am Ende bei rumkommt. Ich will Bilder sehen vom Ende der Folge, wie ihr dann aussieht. Apropos Bilder, wir haben ja letzte Woche gesagt, wir verlosen 3 Glaskuchen bei eingereichten Bildern. Und ich würde sagen, um die Spannung ein bisschen hochzuhalten, nennen wir jetzt nur den ersten von den 3 Gewinnern und die anderen beiden gibt es am Ende. Gewinner Nummer 1 ist Dave DNB, der ein wunderbares Selfie von sich gemacht hat auf dem Weg zu seinem Meeting im Hintergrund. Nicht Manhattan, aber Manhattan. Das lassen wir gerade so als nette Stadt durchgehen. Und herzlichen Glückwunsch, du hast auf jeden Fall einen Glaskuchen gewonnen. Bitte ganz schnell die Adresse an Basti, damit der das losschicken kann. Und wie gesagt, die anderen beiden Gewinner oder Gewinnerinnen, man weiß es ja vielleicht nicht, gibt es am Ende der Sendung. So, aber jetzt greifen wir Marvins grandiose Überleitung irgendwie so halbwegs wieder auf. Das vergangene Wochenende. Hannover, weg vom Fenster. Bremen lässt Punkte gegen den HSV. Darmstadt lässt Punkte gegen Köln. Hoffenheim lässt Punkte gegen Gladbach. Stuttgart Punkte gegen Dortmund. Und die Eintracht holt 3 wichtige Punkte gegen Mainz in einem doch recht zittrigen Spiel, oder? Ja, einfach nur geil, würde ich sagen. Das beschreibt es für mich. Es war natürlich jetzt nicht die spielerische Klasse und so weiter. Jetzt wieder welche bemängelt haben, wo ich denke, Mensch, Leute, wollt ihr mich verarschen? Wir stehen mit dem Rücken wirklich zur Wand, wir haben echt Probleme. Und dann beschweren sich noch Leute drüber, ach naja, es war natürlich jetzt hier nicht so, dass du jetzt hier ein spielerischer Leckerbissen war. Das ist doch scheißegal, wir haben 3 Punkte geholt gegen Mainz, verdammte Scheiße. Hätte mir das vorher wieder einer gesagt, hätte ich gesagt, wäre toll, wäre super und wir hoffen ja alle. Aber so wirklich dran geglaubt, waren die wenigsten, glaube ich. Umso geiler war es, oder wie seht ihr das? Wir haben schon dran geglaubt. Also mal ganz realistisch gesehen, wer an diesem Spieltag davon ausgehen kann, dass die Eintracht jetzt ein Feuerwerk abbrennt oder enttäuscht ist, dass es nicht passiert. Hallo, der hat wohl nicht alle Latten im Rost. Ja, was es geht hier einfach um da. Ja, was ist denn los? Es geht doch im Endeffekt nur darum, dass wir jetzt irgendwie die Punkte holen. Das ist doch scheißegal. Und genau diese Partie hat doch genau das gezeigt. Natürlich war das kein spielerisches Feuerwerk, aber es ging doch nur darum, diese 3 Punkte zu holen. Wenn ich mir überlege, wie Kovac vor ein paar Wochen ja gesagt hat, naja, irgendwie, vielleicht muss man es mit dem Bauchnabel und mit dem Ohrläppchen reinmachen. So haben wir uns jetzt anders bemüht. Guck dir das 1-1 an. Wie grandios das da hingestochert war vom Benatira. Liegt da noch, kann den Ball noch spielen und Russ, der alte Gaukler, guckelt den auch irgendwie rein. Also das sind doch die Dinger, die wir brauchen. Ja? Und das deswegen finde ich dieses, also ich bin absolut on fire gewesen und wie das dann entstanden ist, also wir können in der nächsten Saison darüber sprechen, wie gut wir Fußball spielen müssen, aber jetzt geht es nur um Punkte. So sieht's aus. Ja, ich habe das gar nicht mitgekriegt. Gab es tatsächlich Leute, die sich beschwert haben, dass die Eintracht nicht gut war oder was? Es gibt ja immer Leute, die sich beschweren. Also diese Leute, die haben, weiß ich nicht, was mit denen ist. Auf jeden Fall, ja, ihr habt schon gut beschrieben, weil eigentlich dieser Moment von dem 2-1, das sind doch die Momente, warum wir überhaupt ins Stadion gehen. Also dieser Moment, wenn du denkst, ey scheiße, die Nummer ist irgendwie schon plätschert vor sich hin, du hast so ein bisschen Hoffnung und auf einmal fällt dieses komische Ding da rein. Das sind genau die 2 Tore, eigentlich haben wir das hier herbeigeredet, wir haben doch gesagt, genau solche Tore. Wenn der Tira fliegt auf die Fresse, Russ fliegt auf die Fresse, der macht den irgendwie rein und der eine noch im Liegen. Ich habe 5 Minuten zuvor getwittert, dass ich Russ finden werde, weil er den Freischuss ja verschuldet hatte und dann hat er mir die richtige Antwort gegeben, in mein Gesicht quasi. Ja. Und der oft geforderte von uns Benatira entwickelt sich hier tatsächlich zu unserem momentanen 6-Punkte-Mann. Also man muss schon sagen, er ist sehr, sehr wichtig, glaube ich. Also weil er ist so ein Typ, der hat auch Bock, dieses Tor zu machen. Und der hat, glaube ich, auch Bock, derjenige zu sein, den wir hier immer heraufbeschworen haben. Dieses von wegen, ich zahle jetzt nochmal 3 Euro für dieses jetzt werden Helden geboren. Er scheint echt Bock darauf zu haben, habe ich das Gefühl. Weil er ist so dieser Typ, ich glaube, der kann sich daran tatsächlich auch so ein bisschen aufgeilen. Das hast du auch an diesem Bild gesehen nach dem Tor, wie er da seine Freude rausgeschrien hat. Und das ist, ja. Ich hoffe, dass das Symbolbild für die nächsten Wochen wird. Weil wenn wir mit diesem Gesichtsausdruck nach Darmstadt fahren, dann habe ich nicht mehr so viel Angst wie vorher. Und ja, ich abschließend, bevor ich ihn vergesse, wenn wir schon von Go-To-Guys reden, für mich der Mann des Tages war Abraham. Auf jeden Fall. Also, wie ein Boss hat der und wie eine Maschine hat der immer Cordoba abgeräumt, auch so gut. Einmal hat er ihn nicht mehr erwischt, aber ich muss sagen, er hat mir sehr, sehr gut gefallen und er hat diesen ekelhaften Typen Cordoba, richtig ekelhafter Typ, der auch einmal da probiert hat nachzutreten, wofür er eigentlich hätte vom Platz fliegen müssen. Das stimmt, und ja. Und für mich neben Balogun so die zwei unsympathischsten Spieler von unserem auch so propagierten Familienverein, haben so 2 Wichser in der Mannschaft, sorry. Also da brauchen wir auch der Heidel nichts erzählen, dass die Bande da Angst hat, durch den Wald zu laufen, wenn die so 2 Spieler in der Mannschaft haben. Es war einfach geil. Also wir haben uns ja vor dem Spiel getroffen, nach dem Spiel haben wir uns auch nochmal gesehen, Marvin. Es war geil, oder? Also es ist doch einfach, du gehst da mit dieser Euphorie da raus. Und hast danach nicht mal mehr Bock, saufen zu gehen. Weil was wir eigentlich vorhatten, das müssen wir ja an der Stelle zugeben. Wir haben ja gesagt, hier, wenn die Eintracht gewinnt, dann gehen wir vorwärts. Aber man lässt, glaube ich... Wir waren ja alle so fertig und ausgesaugt. Genau. Wir waren ja richtig, genau. Als hätte einer einen ausgesaugt. Wir waren platt, ja, wir haben genau. Da gestanden, wir konnten es ja gar nicht glauben. Ja. Das ist ja das Schöne dran. Aber warum waren wir auch platt? Weil, und das muss man hier auch mal ganz klar sagen, es war über 90 Minuten ein richtig guter Support und auch ein Support, deshalb selbst bei unten 42er, das war der Wahnsinn. Ich habe auch geschimpft wie ein Rohrspatz, das habe ich schon lange nicht mehr in diesem Maße gemacht, die ganze Zeit auch gemotzt und die ganze Zeit auch Angst gehabt, aber du warst so drin in diesem Spiel, du warst so emotional belastet, du hast aber auch dieses Positive gemerkt, denn, und das ist oft oftmals gar nicht mehr der Fall. Die Eintracht hat 0 zu 1 zurückgelegen. Das war aber nicht so negativ. Das wurde auch im Blog nicht negativ aufgefasst. Du hast schon gemerkt, okay, scheißegal, wir müssen hier eh noch, wir haben noch genug Zeit und es war klar, dass wir mehrere Tore schießen müssen. Und es geht weiter, immer weiter, immer weiter. Und genau das war der Spirit. Und scheiß drauf, wir haben jetzt ein Gegentor gefangen. Weiter geht's. Und das, dieses Gefühl hattest du über 90 plus Minuten. Und das hat die Eintracht im Endeffekt auch dazu gebracht, hier einen Sieg des Willens im Endeffekt zu erzielen. Ja, finde ich genau das sehr gut, ja. Echt sehr gut, ja. Gut beschrieben, weil, ja. Es ist tatsächlich so, ich fand, die Eintracht war auch gar nicht so, also ich habe eher so das Gefühl gehabt, Mainz hat hier die falsche Taktik gewählt. Also die haben ja krass auf Konter gesetzt und haben die überhaupt nicht durchgezogen. Und die Eintracht hat Mainz tatsächlich niedergekämpft und trotz, weil man muss ja sagen, was man der Eintracht auch echt auf die Fahne schreiben muss, da kommt ein Typ, der sein letztes Tor vor 7 Jahren mit Suff beim FC Bayern geschossen hat. Und der schießt wahrscheinlich seinen ersten Freistoß in einem Profispiel. Und natürlich trifft er gegen die Eintracht. Das ist dieses typische Dings, was du eigentlich irgendwie als Albtraum-Szenario in den Himmel zeichnest, dass sowas passiert und das passiert. Hm. Und die Eintracht ist trotzdem in dieser Situation nicht zusammengebrochen und die Zuschauer Gott sei Dank auch nicht. Und am Anfang hast du noch so ein bisschen diese Verunsicherung bei den Zuschauern gemerkt, aber die Stimmung nach dem Spiel, die war ja echt überall, also so nach dem Tor oder vor dem Tor auch, die war ja echt überragend. Also du hast genau das gemerkt, was wir auch gefordert haben und gehofft haben, dass die Zuschauer wiederkommen. Also die waren ja teilweise gegen Wolfsburg und Ingolstadt, war es ja tatsächlich so krass, dass sie nur ein paar 30.000 Zuschauer hatten und alles war irgendwie ein bisschen ruhiger. Und man muss den Fans auch auf die Schulter klopfen und sagen, ey, Hoffenheim-Nackenschlag, Leverkusen-Nackenschlag, ey, scheißegal. Weil viele haben ja gedacht, gut, Leverkusen, das war's. Also es gibt ja viele, die gesagt haben, okay, Leverkusen, jetzt ist die Nummer durch. Und Gott sei Dank haben die meisten nicht und die Mannschaft auch nicht aufgegeben. Und was ich auch geil fand, was ich irgendwo gelesen habe, dass Kovac mit den Spielern vorm Spiel samstags noch nach dem Abschlusstraining war er noch im Museum. Genau. Um genau diesen Geist heraufzubeschwören, den wir auch heraufbeschworen haben. Diesen Geist von wegen, ey, hier ist schon so viel passiert. Und ja, es bestätigt eigentlich mich in der Sache, dass wir dieses Team Kovac gegründet haben, ehrlich gesagt. Weil, aber das ist doch auch genau der Punkt. Genau das brauchen wir. Das ist genau das. Ja, weil im Endeffekt, was hat er sich angeguckt? Das hat er jetzt auch am Montag im Heimspiel gesagt. Was hat er sich angeguckt? Die Mannschaft von 99. Das, was in 99 passiert ist. Und das ist aber auch genau das, was wir ja davor auch schon immer gesagt haben. Richtig. Es ist scheißegal, was die 30 Spieltage zuvor passiert ist. Wir haben die letzten 4 Spieltage noch die Zeit, hier das Ruder rumzudrehen. Jede, der 30 Spieltage zuvor nicht den Lattenrost von außen getroffen hat, wenn er zu Hause irgendwie versucht hat, mit Bällen zu jonglieren. Ja, der kann jetzt, wenn er jetzt die Tore trifft, kann in die Geschichte der Frankfurter Eintracht eingehen. Genau das ist es. Es ist alles anders. Und jetzt haben wir die Möglichkeit. Und ich finde es toll, dass er auch dieses 99er-Bild jetzt sich vor Augen geführt hat, seinen Spielern gezeigt hat. Denn es ist der Fall. Wir haben noch alle Möglichkeiten und es ist noch alles drin. Und daran müssen sich die Spieler auch ein Beispiel nehmen. Und das am Sonntag war der erste Schritt, dass es ein ähnliches, in Anführungsstrichen, Wunder geben kann. Und ich finde es gut, dass Kovac solche Mittel auch nutzt. Denn das ist zum einen, was die Fans auch irgendwo näher bringt, wo die auch immer noch einen Bezugspunkt haben und was die Spieler auch den Spielern auch klar werden lässt, was es eigentlich mit dem Verein auf sich hat. Also es ist eine gesamte Beziehung, die dann zusammenwächst und für mich ein absolut positives Moment und ich würde sagen, man hat es auch ein bisschen auf den Platz gespürt. Ja. Ja. Und wenn ich jetzt nochmal, sorry für meinen Redesport, aber ich will auch nochmal darauf abzielen, dass die gesamte Mannschaft für mich eigentlich ein ordentliches Spiel gemacht hat. Und man kann viel über gewisse Unterpunkte sprechen, aber das grobe Ganze, dieser Überbau, dass jeder bis zum Letzten gegangen ist, das hat wirklich gestimmt. Es hat jeder gekämpft, es ist jeder jeden Meter gegangen, viel gerannt, viele kurze Sprints, viele Zweikämpfe wurden sich erarbeitet und da wurde reingegangen. Jeder hat versucht, den Ball zu bekommen. Und das ist genau das, was wir im Abstiegskampf brauchen. Ich habe bei der FAZ gelesen, die Darmstadtisierung der Frankfurter Eintracht, darüber wird noch zu reden sein. Aber dass das Spielsystem grundsätzlich angenähert wurde, dass du merkst, okay, hier wird um jeden Zentimeter geackert, das war was mir sehr, sehr gut gefallen hat. Und nur so geht's, wenn wir in der Klasse bleiben wollen. Da hast du völlig recht, Marvin. Um das nochmal ganz kurz aufzugreifen, ich habe jetzt viele, weil wir über so ein bisschen kritische Stimmen, was ich vorhin schon gesagt hatte, ging es sehr viel drum. Wir haben ja, glaube ich, 3 Kilometer mehr gelaufen als die Mainzer, die ja als sehr laufstarke Mannschaft zählen. Die Kritiker haben das sich natürlich sofort geschnappt und haben gesagt, ja, okay, warum mussten sie so viel laufen? Weil sie ungenau spielen, weil wir so viel, die Pässe kommen nicht genau an, du läufst den Bällen hinterher, das ist jetzt nicht, dass da wirklich ein Druck auf den Spieler wäre, finde ich gar nicht, denn klar, die Ungenauigkeit war nicht perfekt, aber da gerade an dieser Leistung, an dieser Laufleistung, und das haben wir ja auch, und ihr habt so schön gesagt, Team Kovac, wirklich geil, dass er aus der Mannschaft endlich mal auch rausholt, kommt, geht noch mal einen Meter mehr, ja. Scheiße, hast einen scheiß Ball gespielt. Naja, läufst halt hinterher, geh an, lauft ein bisschen auch im Kollektiv ja. an, was du bei vielen vorher gar nicht gesehen hast, diesen Willen, nochmal drauf zu gehen oder auch Situationen dann zu erzwingen, einfach indem du nochmal reinstocherst. Gasinovic hat mir da ein paar Mal sehr gut gefallen, wo du gedacht hast, ja, Ball versprungen, naja, früher wäre es gewesen, Kopf runter, weggehen. Genau. Und da jetzt, ja, ich ersetze nochmal nach und dann kommen Situationen. Du erzwingst dann nochmal einen Freistoß oder sonst irgendwas. Und ich finde es einfach geil, dass wir dieses Ruder irgendwie in der Mannschaft umwerfen konnten. Vielen Dank. Ich denke, auch Kovac ist da wirklich ganz hoch zu nennen und zu sagen, ja, es passt mir. Auch ein Russ hat mir wirklich, klar, der hat da, Marvin hat es vorhin schön erklärt, ja, die lagen so schon beide eigentlich im Strafraum rum. Ah ja, da rabbelt der sich noch irgendwie rauf, prügelt das Ding rein, dafür brauchen wir dich. Marco Russ, auch um nochmal hier zu sagen. Sehr gut. Ja, natürlich. Für deine Ausführungen das Symbolbild, finde ich. Genau, was du eben gesagt hast, ist richtig. Und für das 1-1 war genau das Symbolbild. Weil du stolperst normalerweise und denkst, oh. Aber nein, scheiß drauf, dann stehen halt beide wieder auf und machen das 1-1. So was du bei Gacinovic gesagt hast, fand ich auch. Der hat natürlich noch viel Streuung in seinem Spiel gehabt. Das ist, erlaube ich aber einem jungen Spieler, der so lange verletzt war und jetzt erst wieder reinkommt. Aber ich finde trotzdem, dass er teilweise Situationen hatte, wo du denkst, der kann was Besonderes machen. Also der hat eine gute Technik, der hat noch keine Angst. Ich hoffe, dass er gegen Darmstadt auch spielt. Und ich war, also wo Kittel dann reinkam, war das eigentlich genau meine Dreierreihe, die ich gerne hätte. Und Ben Hatira, Kittel und Gacinovic. Fand ich ehrlich gesagt cool. Ich glaube, die Eintracht ist, wenn es so bleibt jetzt, ich glaube, wir können dieses Momentum hoffentlich mitnehmen, weil alles, was ihr gesagt habt, ist genau das, was wir auch in den letzten Wochen und Monaten gefordert haben. Genau diese Sachen, dieses nicht einkriegen lassen, nicht mehr nach dem Gegentor zusammenbrechen wie in Köln, wo du es 1-1 fängst. Genau, und es ist aber doch genau das, als wir uns in der ersten Folge als Kovac da war, haben wir doch genau das uns erhofft. Wir wussten doch, dass wir hier kein Fußball spielen, wo wir sagen, oh geil, sondern wir wussten, dass das Einzige, was Kovac uns bringen kann, ist Mentalität und Gruß an den Maximizer Spirit. Das ist doch genau das. Also, und genau das ist eingetreten und ich weiß nicht. Also sorry, wenn wir Choleriker-Selbsthilfegruppe jetzt schon positiv sind, dann weiß ich, was ist denn mit den Leuten los, die sich jetzt noch beschweren? Also, das verstehe ich überhaupt nicht. Ja, ich denke, das sollte man wirklich auch ein Stück weit ignorieren. Fakt ist, das ist egal. Und das muss man ja auch mal ganz klar sagen, was jetzt auch unabhängig eigentlich des Ergebnisses, so absurd es vielleicht klingen mag, unabhängig vom Ergebnis, aber Fakt ist, dass Kovac die Mannschaft schon ein Stück weit näher herangeführt hat und auch wirklich Werte verbessert hat. Dass sich das alles nicht immer direkt im Ergebnis widerspiegelt. Und natürlich, das Ding hätte jetzt auch am Sonntag irgendwie schlecht ausgehen können und da wäre man wahrscheinlich irgendwie abgestiegen oder so. Das kann sein, ja. Aber selbst da hätten wir sagen müssen, es gab einen durchaus positiven Trend unter Kovac. Die Eintracht läuft im Schnitt wesentlich mehr als unter Fee. Und da sind auch nicht nur Quatschläufe dabei, sondern auch zielgerichtete Läufe. Da sind auch kurze Sprints dabei, die näher an Mann, an Gegner gehen und so weiter und so fort. Da ist ein anderes Zweikampfverhalten einfach da. Aber die Mannschaft hat sich jetzt einfach auch selbst belohnt in einem gewissen Maße, was aber auch wirklich damit zusammenhängt, dass ein Kovac natürlich auch vor gewissen Risiken nicht scheut. Und das ist da ein Punkt, den man nicht vernachlässigen darf. Weil, seien wir mal ehrlich, hätten wir unter Armin Fee, ohne dieses Beispiel jetzt die ganze Zeit ranziehen zu wollen, hätten wir da Gacinovic wirklich auf der 10 gesehen bei so einem bedeutenden Spiel. Das sind alles Dinge. Also da geht er einfach diesen Weg und sagt, er zieht es jetzt durch. Und Gacinovic hat für mich, dafür, dass er eigentlich keine großartige Bundesliga-Erfahrung hat, da hat er für mich ein richtig ordentliches Spiel gemacht. Das ist ausbaufähig, in egal welcher Liga. Genau so sehe ich es auch. Und du hast mit Fee, diesen Fee-Vergleich hatte ich auch im Kopf. Weil, wenn er solche Dinge probiert, dann verzeiht man ihm auch, oder beziehungsweise dann kann man fast sogar auch das nicht zum Thema machen, dass zum Beispiel unser teuerster Einkauf gar nicht mal im Kader war. Das sind Sachen, die fallen dann komplett hinten runter. wenn du wenigstens andere Sachen ausprobiert. Aber Fee hätte wahrscheinlich, weiß ich nicht ganz genau, der hätte wahrscheinlich nur mit Eigner und den üblichen Verdächtigen gespielt, mit 3-6ern wahrscheinlich, um zu sagen, ja, wir müssen aufpassen, Mainz ist eine gute Mannschaft und so weiter. Und ich finde, was Kovac so nach außen transportiert, ist natürlich teilweise auch platt, von wegen, ja, das ist doch dieses typische Bayern-Gelaber, von wegen, wir verlieren es nicht in unserer DNA und aufgeben, bla bla bla. Trotzdem habe ich schon mal gesagt, ich glaube, für diese Spieler, für den Typ Fußballprofi, wie man sich ihn vorstellt, ist es genau das Richtige. So ein bisschen simples Motivieren und ich glaube schon, dass er gut motivieren kann und ich würde auf jeden Fall, wenn wir drinbleiben, hoffen, dass er bleibt und dass er die Chance kriegt, das auch spielerisch weiterzuentwickeln. Aber das sind alles Sachen, die im Sommer sind. Aber ich glaube, für den Moment und jetzt genau für dieses Darmstadt-Spiel, das haben wir auch schon vor Wochen gesagt, ist er der richtige Mann. Wir fahren jetzt nach Darmstadt ohne Fans. Er greift das sogar auf und sagt, schade, dass unsere Fans nicht dabei sind, aber wir werden wissen, dass sie da sind. Ben Hatira macht ähnliche Äußerungen. Gut, der hat sich ein bisschen vergaloppiert mit seinem Kriegsmetapher, die ihm, glaube ich, rausgerutscht ist, weil Fußball allgemein, da ist ja auch viel Kriegsmetaphorik im Fußball dabei, würde ich jetzt auch nicht so hochhängen, weil andere es schon skandalisiert haben, finde ich, kann man abhaken. Aber er hat auch gesagt, er hofft, dass die ganzen Fans vom Stadion sind, was natürlich dann auch nicht so die Schlussäußerung wäre nach den Meldungen heute. Aber ich finde, die Spieler, die tun genau das, was wir auch gefordert haben, dass man die Fans wieder ins Boot holt. Und das ist immer noch besser, egal wie platt das an gewissen Stellen ist, als zu hören, ja, meine Fans doch zu Hause bleiben. So, also. Und genau das haben wir jetzt. Und vielleicht, wenn es dazu führt, dass die Eintracht drin bleibt, dann hat der alles richtig gemacht. Und ja, ich würde sagen, der Glaskuchen scheint langsam seine Wirkung zu entfalten, würde ich sagen. Sehr gut, ja. Hast du völlig recht. Ja, es ist schön, dass der Spirit auch von den Spielern versucht wird, auch die wieder zurückzugeben an die Fans, damit die auch bei Laune bleiben. Hast du völlig recht. Ein, zwei Sachen noch ganz kurz. Oder René, willst du erst? Ich wollte nur anmerken, dass ich meinen Glaskuchen am Wochenende auch rechtzeitig vor dem Spiel geopfert habe. Traditionell, wie man das tut. Ja, das muss man es machen, auf jeden Fall. Der hat uns sogar ja in Köln geholfen. Also ich habe ja Lost in Nippes hat ja auch einen bekommen und selbst Köln hat uns ja dann durch den Glaskuchen auch noch Schützenhilfe gegeben, sage ich mal. Im wahrsten Sinne des Wortes, ja. Ich wüsste aber gar nicht, wen ich jetzt einem schicken sollte. Wollt ihr lieber Stuttgart oder lieber Bremen einschicken? Das ist nämlich eine interessante Frage. Ja, also erstmal will ich, dass die Eintracht überhaupt selbst punktet, weil das andere Spiel kommt dann nämlich erst am Montag. Und Montag. Eigentlich für uns eine ganz gute Ausgangslage, denn wenn wir dreifach punkten sollten, dann ist sowohl Stuttgart als auch Bremen geht dann vielleicht schon ein bisschen die Bammel. Ne? Also für mich ist die Sache halt die, es ist halt durchaus ungünstig, dass die Eintracht ohne Fans da am Start ist. Ich denke, das ist eine wieder schwierige Situation, die wir irgendwie versuchen müssen zu meistern. Aber ich glaube, die Eintracht kann, wenn alles gut läuft, wirklich dieses positive Momentum einfach mitnehmen zum Darmstadt-Spiel. Weil ich glaube schon, dass auch die Darmstädter sich mittlerweile Gedanken machen. Auf alle Fälle. Alle, die jetzt im Endeffekt verloren haben, gesehen haben, oh, die Eintracht hat jetzt doch gewonnen, die kommen in einen gewissen Strudel, ob du das willst oder nicht. Die Medien bauschen es wieder auf, oh, die Eintracht ist wieder da und die Vereine taumeln. Auch Darmstadt, wie du sagst, im direkten Duell dann nochmal gegen uns, ist ein ganz spezielles Spiel. Du merkst aber auch, dass du natürlich, wir hoffen ja immer auf unsere Figuren, unsere Helden in Anführungszeichen, die auch in so einem Darmstadt-Spiel natürlich noch mehr Brisanz, vielleicht, die merken es noch mehr. Es sind natürlich auch einige Darmstädter, die ja hoffen, die Eintracht da mal einen reinzuwürgen, weil sie hier eine Zeit hatten, wo es vielleicht nicht so erfolgreich war. Aber das kann auch schnell übermotiviert sein. Das ist auch eine Sache, wo ich schon gedacht habe, na, okay, dann Helle, dann mach da mal dein Ding und zeig uns mal und dann läuft das auch für uns. Ne? Das sind dann, wenn der Kopf nicht mehr ganz so dabei ist und nur noch Emotionen, darf auch nicht sein. Aber ich denke, wir kriegen das ganz gut hin. Ich bin da überzeugt, auch ein Seferovic hat mir gar nicht schlecht gefallen, auch wenn er natürlich wieder seine zwei Dinge da dann, die er hatte, nicht unterbringen konnte aus Tor. Aber er hat sich die Chancen rausgespielt und er ist auch meiner Meinung nach ein Mann, den können wir ja auch noch gebrauchen. Und das war ja das, wo wir auch vorhin schon drüber gesprochen haben, an Armin Fee, hat ihn ja komplett abgesägt gehabt, war am Arsch. In Seferovic, langsam kommt er wieder. Meiner Meinung nach, er braucht wieder jetzt ein bisschen Zeit, ja, aber ist auch für mich ein Mann, der in Darmstadt wichtig werden kann, weil ein, zwei Standardsituationen hat er mir auch ganz gut gefallen, wo er Laufwege gut hatte und so weiter. Wir sind uns einig, Standardsituationen werden uns auch gegen Darmstadt am meisten helfen. Ich finde, was der Marvin vorhin gesagt hat, wen hast du zitiert, war die FAZ mit der Darmstadtisierung von Frankfurt oder was war das? Ja. Genau. Ich glaube, dass das unser größter Vorteil ist. Ich glaube nämlich, dass die Eintracht vielleicht bei den Tugenden Darmstadt jetzt Paroli bieten kann, dass es quasi ausgeglichen ist. Und dann kommt nämlich auf dem River die letzte Karte, die jetzt quasi entscheidet, weil wir sind fußballerisch besser als Darmstadt. Wenn wir quasi uns kämpferisch neutralisieren, dann kann die individuelle Klasse an gewissen Stellen vielleicht dafür sorgen, dass wir tatsächlich 1-0 da gewinnen. So ist es. Weil so ist es. Darmstadt hätte uns vielleicht vorher niedergekämpft, wenn wir diese Einstellung aus den vorherigen Spielen in der Saison gehabt hätten, hätte man Angst haben müssen, dass Darmstadt uns mit ihrer Mentalität quasi niederringt, sage ich mal. Aber wenn die Eintracht das neutralisieren kann, indem sie genau dasselbe entgegensetzt, dann wird tatsächlich irgendwann der entscheidende Kicker sein, dass wir bessere Spieler haben. Und auch Spieler, wie du es angesprochen hast, Seferovic, Benatira, Gacinovic, das sind alles Spieler, die auch, glaube ich, richtig geil drauf sind, dieses entscheidende Tor dort zu machen. Also das sind keine Spieler, die auf den Boden schauen, so wie, weiß nicht, wie Aigner und Meier manchmal, sondern das sind Spieler, die sind, glaube ich, deswegen Fußballprofis geworden, weil die sich dann einen runterholen können, wenn die so ein Tor machen. Und das ist meine Hoffnung, die ich tatsächlich habe. Ich denke auch, dass der Wandel eigentlich, also von der Einstellung her, das ist ein ganz krasser Unterschied, wenn du dir das Hinspiel anschaust, wo die Eintracht nicht wirklich ins Kämpferische hineingefunden hat, wo Darmstadt wirklich auch überlegen war vom Kämpferischen her, von dem Einsatz auch her. Das hat sich aber in den letzten Spielen, die du auch unter Kovac siehst, hat sich das gewandelt. Die Eintracht hat endlich dazu zurückgefunden. Und ich kann mir auch vorstellen, und das muss aber auch unser Ansatzpunkt sein, zu sagen, wir müssen genauso Paroli bieten. Wir müssen sehen, dass wir hier Gras fressen. Und natürlich ist es dann ein Vorteil, dass du Leute hast wie Benatira, den das schon unglaublich gepusht hat, dass du das Siegtor gegen Mainz gemacht hast, ja? Und das ist so der Typ. Und ich habe auch ehrlich gesagt überhaupt keinen Bock darüber zu reden, ob eine Äußerung von Benatira ungünstig, unsicher, schlau oder blöd war. Weil denn, das ist alles Bullshit. Ich habe da auch keine Lust mehr drauf, dass hier diese Dinge, diese einzelnen Dinge hier so hochgekocht werden, während bei Darmstadt so viel Scheiße unter den Tisch gekehrt wird. Genau, wie du es gesagt hast, mit dem Leibchen. Rosa Trikots und dass die schlechten Spieler die Frauen sind. Ich will nur mal ganz kurz sagen, darauf habe ich keinen Bock mehr auf diese unterschiedliche Behandlung. Wenn, dann halten wir das komplett raus und sehen nur das Sportliche. Denn dass der Benatira keine 10 Semester Germanistik studiert hat, ja, das ist auch klar. Ja? Aber weißt du, dass er manchmal aufgrund seiner Lebens... Aufgrund seiner Lebensumstände... Natürlich, ja, eben. Der ist doch so sozialisiert worden, da sind noch viel schlimmere Wörter, ja. Also. Genau, und da muss man echt mal die fucking Kirche im Dorf lassen und ich habe keine Lust, dass das dann dafür sorgt, dass die Stimmung schlecht wird. Zum Glück ist die momentan ziemlich gut, wenn du dir ansiehst, wie es im Training abläuft, die sind gut drauf, der Sieg gibt denen ein gutes Gefühl und ich hoffe und bin auch fest davon überzeugt, dass Niko Kovac diese positive Emotionalität weiter ins nächste Spiel tragen kann. Natürlich ist eine schwierige Situation, was ich eben schon angesprochen habe, mit der Tatsache, dass du außen keine Fans hast. Wir werden da gleich noch gesondert über die Fan-Thematik sprechen. Aber auch hier sehe ich ein positives, denn Kovac weiß, damit umzugehen. Er hat das in der Nationalmannschaft schon mal gehabt gegen Italien. Also das ist für ihn nicht komplett neu. Ja? Und ich hoffe, dass er da Lösungsansätze findet und ich gehe auch davon aus. Aber wenn die Eintracht sich auf das besinnt, was sie gegen Mainz richtig gemacht hat, dann wird es eine krasse Partie gegen Darmstadt. Und du musst... Darmstadt war wirklich kurz davor, sich zu freuen, wenn wir gegen die Eintracht spielen. Dann stehen die mit dem Rücken zur Wand und wir können die in die zweite Liga schießen. Und was ist jetzt? Definitiv nicht der Fall. Egal, wie es aussieht. Geht, sind wir am nächsten Spieltag nicht in der zweiten Liga. Aber wir haben alle Trümpfe in der Hand, dass wenn wir gegen die Darmstädter gewinnen, dass das Platz sich wendet, die Mannschaft, die nie in dieser Saison auf einem Abstiegsplatz war, nie, plötzlich so weit runtergezogen wird, dass wir sagen, wir wissen in der Bundesliga umzugehen, wir können die Abstiegsplätze, aber wir kommen da auch wieder raus. Und Darmstadt spielt noch gegen Gladbach und Hertha, zwei Mannschaften, für die es auch noch um was geht. Also genau das ist der Punkt. Wenn ich Darmstadt-Fan wäre, hätte ich auch ein bisschen Angst jetzt. Und man hat gemerkt, dass sie Angst haben, weil ich hatte vor Monaten schon mal dieses Beispiel, wenn ein Opa mit Hut aus dem Karstadt rausläuft und da kommt jemand auf ihn zu und der sagt von sich aus, ich habe den Hut bezahlt, ohne dass er darauf angesprochen wurde. Genauso hat Zulu jetzt plötzlich gesagt, ja, wir haben aber nichts zu verlieren. Das ist genau das. Wenn der ungefragt äußert, wir haben gar nichts zu verlieren, dann weiß er ganz genau, dass sie was zu verlieren haben. Weil die haben nach dem Ingolstadt-Spiel nämlich in der Stadt schon so gefeiert, ich habe Fotos von Kollegen gekriegt, die haben schon nach dem Ingolstadt-Heimsieg so gefeiert, als hätten die es nämlich schon geschafft. Und jetzt stehen die plötzlich da mit ihren beschränkten Mitteln und haben vielleicht dann an gewisser Stelle nicht mehr so. Und die Eintracht kann da auch komplett unverdient gewinnen. Elfmeter, der keiner ist, 0-1, 80. Minute. Ja, da können die sich schön beschweren. Dann müssen die aber weitermachen, spielen gegen Hertha, die auch ekelhaft spielen. Und Gladbach ist eigentlich eine Mannschaft, die den komplett überlegen sind. Ja gut, was ist denn dann? Dann muss die Eintracht nur noch ein Spiel gewinnen aus den letzten beiden, um die zu überholen. So, und wie du es gesagt hast, Marvin, selbst wenn wir in Darmstadt verlieren, ist noch nichts passiert. Weil wir sind diesen einen Punkt dran, beziehungsweise drei an Stuttgart, glaube ich. Ja, und die spielen gegeneinander. Die können auch nicht beide punkten. Also, was ist los? Also wir können dann, selbst wenn wir verlieren, sitzen wir am Montag da und schauen uns an, was passiert und können von den beiden, von den Mannschaften trotzdem noch eine einholen. Was, obwohl wir uns einig sind, dass wir gewinnen werden, auf jeden Fall. Die Frage ist nur, wie hoch. Und auch emotional müssen, denn, und das ist nämlich der nächste Punkt, wir müssen schon gewinnen, denn, und das ist auch vollkommen richtig, hier ein Sieg gegen Mainz zählt nur, wenn du auch nachlegst. Also ich meine mit einem Unentschieden theoretisch, aber ehrlich gesagt habe ich keinen Bock auf halbe Sachen mehr. Nee. Nächstes, mir reicht es, die Saison war mir halbe Sachen genug. Ich will aus den letzten 4 Spielen 12 Punkte, Punkt, aus die Maus. Gegen Dortmund lasse ich noch mit mir reden, aber ansonsten habe ich keine Lust mehr. Ich will die Rettung, ich will das, die absolute Rettung, und die will ich in deutlichst möglicher Art und Weise, damit wir jedem zeigen können, dass diese Mannschaft, die hat es verdient. Der Trainer, der hat gut gearbeitet mit seinem Bruder, die haben es verdient. Das will ich, dass die Mannschaft das zeigt. Und nix und sonst überhaupt nix. Ja? Und wenn Wolfsburg dann noch da unten reinrutscht, die zwar leider nicht mehr absteigen können, aber zumindest ihre Saison komplett in den Boden rammen können. Aber wie gesagt, ich will das und wir müssen gegen Darmstadt gewinnen. Punkt, aus die Maus. Jawohl. Du hattest das Thema mit der Fan-Thematik gerade eben schon angesprochen. Es gab es ja heute heute haben sie das gesagt, mit dem generellen Innenstadtverbot von Freitag 19 Uhr bis Sonntagmorgen 7 Uhr, und man auf die Frage hin, wie man die Leute erkennt, war dann so die Aussage an ihrer Haltung. Ist schon so ein bisschen ein Witz, oder? Ja, ich hab, der steht auch nicht umsonst nachher auf unserer Dummschutzliste, der Herr Bernd Denning. Ja. Also die Sache ist halt, das ist insgesamt zu betrachten. Was im Hinspiel passiert war, ist grundsätzlich zu verurteilen und ist unglaublich beschissen abgelaufen. Es gibt nichts, was wir sagen können, was es irgendwie entkräftet. Und Dinge sind einfach echt aus dem Ruder gelaufen. Im Vorfeld war vieles ungünstig, was aber auch irgendwo medial aufgebauscht war. Das darf man auch nicht vernachlässigen, dass ein sehr großer Hype darum betrieben wurde. Im Spiel bzw. danach sind Dinge gelaufen, die absolut nicht okay waren. Und es ist auch klar, und wir haben dann die Strafe bekommen vom DFB, was hart genug war, dass keine Auswärtsfans mitreisen dürfen. So, ich bin mir aber nicht sicher, zum einen, ob das so günstig ist, ein Horrorszenario so heraufzubeschwören, wie das jetzt passiert ist, und zum anderen, ich bin zwar weit und mittlerweile ja richtig weit von irgendwelchen rechtlichen Thematiken entfernt, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das grundrechtlich total unproblematisch ist, dass Eintracht-Fans nicht nach Darmstadt reisen, und das finde ich das richtig Heftige, woran soll man das erkennen, wie ein Eintracht-Fan, wer Eintracht-Fan ist, an seinem Äußeren und an seinem Verhalten. Ich will jetzt nicht unnötig Analogien schüren, aber das klingt mir auch schon, es gibt eine Analogie zu Racial Profiling, und das ist nämlich genau auch nach seinem Äußeren und so weiter und so fort. Mhm. Also da muss man echt aufpassen, was die Polizei von Darmstadt aktuell macht, ist im günstigsten Fall absolut daneben, und wenn einer es darauf angelegt hat, kann er wahrscheinlich auch dagegen klagen. Ja, das war ja, glaube ich, auch eine Aussage von dem Anwalt vom HR, irgendwie Sportanwalt, der auch gesagt hat, dass er eigentlich da ganz gute Chancen sieht, dass man da auch im Eilverfahren eine Klage relativ simpel einfach durchbekommt, eben gerade mit dieser Argumentation, die du auch hattest, dass es einfach, mit welcher Begründung, ja, also ich meine, wenn sie jetzt wirklich konkrete Verdachtsfälle hätten, aber wenn sie die hätten, hätten sie auch eine andere Möglichkeit, ne? Der Jürgen spricht es hier gerade gut an, er hat mir gerade ja per Mail nochmal geschrieben, also per Twitter, ja, natürlich, es gab ja auch Stadionverbot und so weiter und so fort. Und das ist auch eigentlich der Rahmen, der übliche Rahmen, dass du halt auch sagst, ja, okay, es darf, wir dürfen auch weiträumig, darf keiner auch das Stadion betreten, aber wir reden hier über eine Sperre, über ein Verbot, die Innenstadt zu betreten. Und das ist ein Szenario. Wochenende. Was ist denn, wenn du Freitag dein Geburtstag in Darmstadt feiern willst, in irgendwelchen Trotteldisco zum A5. Genau, das darfst du nur bei Hochsicherheitslagen normalerweise machen. Und hier wird für mich das Recht ziemlich weit gedehnt. Naja, überleg dir einmal, du bist Eintracht-Fan, der in Darmstadt wohnt. Das heißt, du darfst von Freitagabend 19 Uhr bis Sonntagmorgen 7 Uhr nicht vor die Tür eigentlich. Also es kann doch jemanden zwingen, in seinem eigenen Haus zu bleiben. Ja, vor allem, ich habe es heute schon getwittert. Wenn Eintracht 1-0 macht, dann jubel ich. Und wenn dann Ordner mich anschreit, sage ich, ich bin Fußballfan, ich jubel für beide Mannschaften. Also was soll das denn? Was ist denn? Da haben wir dazu gesagt, das kann man doch gar nicht definieren. Wo ist denn da die Grenze? Und im Endeffekt finde ich, dass der Marvin was Wichtiges angesprochen hat. Du zündest es noch mehr damit an, obwohl du eigentlich die Polizei sollte es doch deeskalieren. Die können sich doch irgendwelche Taktiken im Stillen überlegen, wie man da am besten vorgeht. Man kann den Großraumstadion absperren und gucken, dass wenn man irgendwelche Aufläufe von Menschen hat, dass man die einkesselt oder was weiß ich was. Oder du kannst dir die schlimmsten Bekannten, die gibt es ja auch, es gibt ja so eine Datei dafür, die schlimmsten, den kannst du ja Meldeauflagen geben, wie das bei der WM manchmal ist. Dann sagst du, die müssen der Polizei melden, dass zumindest die krassesten Chaoten nicht in die Stadt kommen. Das gibt's ja alles. Hm. Aber so ein Ding, damit zündest du nämlich die auf der Schwelle sind an, die nicht gewaltsuchend sind, aber die Gewalt in dem Sinne nicht ablehnen und vielleicht auch so Gewalttouristen sind, die das einfach nur interessiert, die das gar nicht aktiv machen wollen, sondern die dann denken, ach guck mal, geil, da geht was ab, das schaue ich mir mal an. Das gibt's ja überall. Und die zündest du doch damit an. Ja. Das ist ja wie so ein schlecht gemachter RTL-Beitrag, wo die dann sagen, passen Sie bitte auf Ihr Auto auf, das kann hier mit der elektronischen Schlüssel geöffnet werden, um im Anschluss an den Beitrag genau zu zeigen, wie es geht. Wo ich mir denke, damit verhinderst du das doch nicht, sondern zeigst den Leuten und denkst, ach, das ist ja interessant, das ist gar nicht so schwer hier, dann knack ich mir morgen mein Auto. Gell? Nee, und ich denke, das sind doch erfahrene Leute sollten das eigentlich sein. Aber wenn das so anfängt im Fußball, dann kannst du das Stichwort auswärts bald komplett vergessen. Und das finde ich hochbedenklich, was da ist. Und ich finde, dass die genug Instrumentarien hätten, das anders zu machen, aber dieses komplette Ausschließen von irgendwelchen Leuten aus Darmstadt, wie ich schon gesagt habe, was ist denn, wenn ein Darmstadt-Fan in Frankfurt wohnt, der muss dann auch irgendwie einen Test machen, aber da muss dann Spieler aufzählen oder was? Oder was ist denn. Der muss sein Panini-Sammelalbum mitbringen. Ich werde in der nächsten Folge berichten, wie es vonstatten gegangen ist. Weil, my ass, ich fahre da auf jeden Fall hin. Das können die Polizei auch hier hören jetzt von mir aus. Das ist mir scheißegal, dann fahre ich halt mit dem Anwalt denn. Aber trotzdem finde ich. Hallo, das ist mein persönlicher Anwalt. Guten Tag. Genau, zwei Meter hoch, zwei Meter breit, Oberarme wie sonst irgendwas. Oder wer ist der Mann in Ihrem Kofferraum? Das ist mein persönlicher Anwalt. Das hat leider keinen Platz. Damit würde ich mich wahrscheinlich sogar durchlassen. Haben Sie einen Eintracht-Schal an? Nee, aber ich habe eine Leiche im Kofferraum. Ja, bitte fahren Sie weiter. Ich will hier nur Drogendeal abwickeln. Ach, alles klar, hier fahren Sie bitte weiter. Das ist an dem Tag ja nicht verboten. Ja, genau. Aber was mich halt auch im Endeffekt sehr belastet, ist die Tatsache, dass man das immer nur mit negativen Dingen füttert. Du hättest normalerweise ganz anders an die Sache rangehen können und hättest sagen können, wir wissen, das ist eine schwierige Situation, wir wollen eigentlich nicht, dass die Innenstadt mit Fans geflutet wird, also haben wir hier im Langener Waldschwimmbad, haben wir die Sondergenehmigung geholt, das kostet einen Arsch voll Geld und das ist eigentlich normalerweise auch schlecht möglich, weil Sky lässt sich das fürstlich bezahlen, aber irgendwie, du hättest irgendeine Möglichkeit finden können, auch wenn es teuer gewesen wäre, Langener Waldschwimmbad wird aufgemacht, für alle Eintracht-Fans offen, die können das Spiel verfolgen, du hättest mal positive Zeichen setzen können, du hättest irgendwie was Gemeinsames machen können. Stattdessen grenzt du die Fans wieder aus und das ist übrigens natürlich auch für die Vorbereitung auf das Spiel natürlich nicht gut, dass du jetzt wieder negative Dinge hörst, weil wir brauchen das Positive, wir brauchen ein positives Gefühl und dass halt jetzt sowas kommt, ja, dass jetzt alle Eintracht-Fans oder alle Eintracht-Supporter wieder unter Generalverdacht gestellt werden, dass es Idioten sind, nur weil es halt natürlich Idioten gibt, aber bei weitem nicht alle, ja, und das ist halt eine Frechheit und das geht halt einfach nicht so, aber das ist typisch, das ist ehrlich gesagt, das ist auch typisch deutsch, erstmal immer alles negativ und überhaupt nicht die positiven Ansätze suchen, sondern erstmal sehen, okay, nee, die müssen wir alle am besten aus Darmstadt raushalten, weil Darmstadt so eine schöne Stadt ist, also jetzt ist mal hier auch echt mal gut und das ist wieder der Mangel an Kreativität und es hilft aber auch nur den Leuten, die eh keinen Bock haben, dass es überhaupt noch Sitzplatz, Stehplatz-Fans gibt, das ist nämlich die lange Konsequenz daraus. Ja? Aber, das hilft dir. Und das, ja. Ja, und ich kann wirklich nur da appellieren, wir haben beim Eintracht-Podcast natürlich keine Macht, um hier irgendwas zu sagen, das ist ja ganz klar. Doch, aber ich kann auch nur ich kann nur daran appellieren, dass wirklich keiner von den Fans dahin geht, sondern dass die auch wirklich die, also zumindest nicht in die Innenstadt und so weiter und so fort, dass die echt die Füße stillhalten. Weil gerade nach so Aktionen, wenn du da wieder was reißt, dann eskaliert die Sache immer weiter. Also man kann auch nur daran appellieren, dass es vielleicht Fanclubs gibt, die jetzt sagen im Vorfeld, wir machen was ganz anderes, wir schippern die ganze Zeit nur mit dem Schiffchen hin und her oder was weiß ich, wir machen und gucken oder hören die Konferenz dabei oder irgendwas, Ausweichmöglichkeiten suchen, damit wirklich nichts passiert, weil jetzt ist die Situation so aufgebauscht, medial wird die so begleitet, dass jeder kleine Verstoß nochmal überspielt wird und auch zu Lasten des Vereins geht. Das ist halt diese Situation, in der wir uns gegenwärtig sind. Gerade auch in der jetzigen Situation, wo wir halt eben tabellarisch stehen, brauchst du positive Stimmung. Und alles, was jetzt da passiert, egal wie klein es ist, wie du schon sagst, wird von den Medien einfach so dermaßen ausgeschlachtet werden, dass du halt eben da nichts Negatives am Ende bei haben wirst. Nichts Positives, so. Das Problem, da könnt ihr euch aber schon drauf einstellen, das wird trotzdem passieren. Und ja, natürlich wird es passieren. Aber wenn es nur fünf Leute sind, die dann McDonald's kotzen, da wird ja schon irgendwas passieren. Also, ach, da reicht es wahrscheinlich, wenn einer irgendwie auf die Straße spuckt, da werden die schon irgendwie ein Bedrohungsszenario allererster Güte draus machen. Oder wenn einer sich beim 0-1 auszieht und mit einer Isle of Marvin Boxershot auf der Haupttribüne rumtanzt. Ich wüsste nicht, wer das an dieser Stelle sein sollte. Keine Ahnung, ich weiß auch nicht. Puss, oder irgendwie mit einem Glaskuchen wirft oder sowas. Nee, der positivst anzunehmende Unfall. Ja, sehr gut. Nee, aber ich finde, was der Marvin sagt, richtig. Und ich habe im Kickschuh-Blog, der hat mir auch ein paar Fragen gestellt von Darmstadt, dem Blogger, da habe ich auch gesagt, die Eintracht hätte das eigentlich schon mal den größten Druck rausnehmen können, indem man ein Public Viewing veranstaltet. Wo du schon mal die größte Masse an Fans hast, die sagen, okay, scheiß auf so eine stressige Reise nach Darmstadt, wo ich nicht weiß, ob ich reinkomme, dann gucke ich es mir lieber auf der Leinwand an. So, dann hast du diese kompletten 50-50-Jungs hast du dann weg. Dann hast du nur noch die Chaoten zu kontrollieren. Und das ist ja ein leichtes, ehrlich gesagt. Ein paar, die sind bekannt, die Chaoten. Die kannst du, die szenekundigen Beamten kennen diese Leute auch. Die kennen die Redelsführer, die wissen, wie die damit umzugehen haben. Da können die Darmstädter und Frankfurter Polizei gut zusammenarbeiten, wie das übrigens bei jedem Auswärtsspiel passiert. Und die Polizei, was man der Polizei vielleicht ein bisschen zugutehalten muss, die sind ja mit Sicherheit auch nicht begeistert von der Strafe vom DFB, weil die sich wahrscheinlich gewünscht hätten, dass sie die ganzen Eintracht-Fans am Bahnhof abholen, ins Stadion geleiten, in den Block haben, wieder zum Bahnhof zurück, Punkt, fertig, wäre alles gut. So, Darmstadt, dieses ganze Stadion da hinten an der TU mit diesen ganzen Turnhallen und da, das ist dermaßen unübersichtlich. Da haben die sich selber ins Knie geschossen, der DFB. Weil dann passieren diese ganzen schlimmen Sachen. Dem DFB ist das egal, aber die Polizei wird, wie du schon sagst, fluchen wie ein Rohrspatz, weil die brauchen jetzt auf einmal das Doppelte an Einsatzkräften und müssen jetzt die halbe Stadt irgendwie abriegeln. Ja, ich bin gespannt, wie das im Endeffekt sein wird. Aber ich finde, da wurde ganz lange gar nichts kommuniziert. Muss man ja auch mal sagen. Keiner wusste überhaupt, wie die Situation ist. So, jetzt haben wir heute Dienstag, jetzt wird entschieden, ja, Stadtverbot. So, ich finde, das hätte man viel, viel früher, weil es ist doch bekannt, wann dieses Spiel ist und es ist doch auch bekannt, wie die Problematik ist. Ja, ich glaube, das hat man aber bewusst so gemacht, weil man die Hoffnung hat, dass jetzt nicht irgendwelche Krawalltouristen sich da jetzt noch irgendwie organisieren können, sondern... Das ist doch leicht, das geht doch easy going. Und das Problem ist einfach, ich bin sicher, dass es 100 oder 200 schaffen werden. Weil was wir auch nicht außer Acht lassen dürfen, und das schließt an, was der Marvin vorhin gesagt hat, wie hier die Maßstäbe sind in der Betrachtung. Darmstadt hat auch viele Assis, ehrlich gesagt. Es gibt auch viele es gibt auch viele Bilder und Warnungen, die rumgehen, die natürlich nicht in der Presse landen. Hier landen natürlich nur die Sachen von Eintracht in der Presse, wo Darmstädter Eintracht-Fans bedrohen, von wegen, kommt ja nicht in die Stadt, wir lauern euch auf und so weiter und so fort. Das gibt's auch. Das habe ich auch schon gelesen. Ja, aber man muss unter... Da redet doch kein Schwein drüber. Also was soll das? Genau, also ganz ehrlich, jeder Verein hat Assis, ja, und das ist, da gehört auch... Also jeder, ist doch ganz also normal in der Masse. Jede Gruppe, wo nicht mal Fußballfans sind. Also, ja, genau. Also das ist ganz klar. Das ist halt so. Damit muss man irgendwie auch umgehen. Ja. Und ich meine ganz ehrlich, das kann ich ruhig nur ansprechen. Am Sonntag habe ich mich auch gewundert, dass im Zuge des geschossenen Tores für uns irgendjemand so blöd ist und einen Böller Richtung Journalisten wirft. Also da muss ich sagen, da habe ich auch von Eintracht-Seiten kein Verständnis, was ist mit euch los? Warum muss man irgendwie auf irgendwas, auf Leute mit Böllern werfen? Ja, also was ist los mit euch? Also da habe ich auch kein Verständnis für. Und dann bin ich auch dafür, dass die Leute, die mit Böllern werfen, egal von welchem Verein die sind, dass die auch dementsprechend bestraft werden. Ja, tut mir leid. Also das gehört sich einfach nicht. Dass da werden Leben, da wird auch das Gehör es könnte geschädigt werden. Also du bedrohst Leute damit, das ist eine scheiß Situation. Aber es gibt bei jedem Verein, der irgendwie über eine gewisse Zeit gewachsen ist und nicht ein totaler Retortenclub ist, gibt es Idioten, weil das der Anzugspunkt ist. Ich meine, ich will jetzt keine soziologische Abhandlung, das haben andere schon viel besser und auch wesentlich intelligenter gemacht, will ich jetzt hier keine soziologische Abhandlung führen. Aber es ist halt, wie es ist. Ne? Und es gibt auch viele Darmstädter-Assis. Ne? Also das ist halt so. Und das darf man auch nicht vernachlässigen. Und deswegen, der Basti hat richtig gesagt, es gibt halt diese Anzahl an Fans, aber damit kannst du normalerweise, wenn du es geschickt machst, umgehen. Und nochmal einen kurzen Punkt, den will ich nochmal kurz einschieben. Basti hat es ja gemeint mit Public Viewing, da hätte sich halt auch die DFB oder der DFB oder die DFL eigentlich auch bemühen müssen in Kombination mit der Eintracht, weil die Gebühren, die Sky dafür veranschlagt, unglaublich hoch sind. Mhm. Ja? Also das ist ein mega krasses Minusgeschäft. Und das kann, ich glaube, bei Marvin, da kann der DFB wenig machen. Das ist, wäre ja, dann gut, von Sky, dadurch, dass die Rechte geholt haben, ist das, glaube ich, wirklich alleine in der Hand von Sky, die. Du hast vollkommen recht. Ich meinte aber als finanzielle Unterstützung oder so, wenn man sagt, man will es nicht allein der Eintracht aufbürden, weißt du? Ja, man will das als positives Exempel. Dem DFB ist das doch vollkommen egal. Die geben ihre Sanktionen raus und die anderen müssen sich um die Umsetzung kümmern. Also wenn die sich schon einmal wirklich um Fanbelange interessiert hätten. Das ist doch scheinheilig, wenn die alles bestrafen, aber eigentlich ist es denen scheißegal, ob was passiert. Im Endeffekt habe ich manchmal tatsächlich das Gefühl, ohne es belegen zu können, dass das denen an gewissen Stellen sogar ganz recht ist. Dann können die das doch wie in der Politik auch. Dann passiert irgendwas und dann kommen die sofort aus ihren Löchern, um irgendwelche merkwürdigen Maßnahmen zu rechtfertigen. Das ist im Fußball genau das Gleiche. Das hast du doch überall, wenn du mal an diese ganzen Politikgeschichten denkst, was dann die kleinste Geschichte nachher irgendwie genommen wird, um irgendwelche Vorratsdatenspeicherungen zu rechtfertigen. Ja, genau so, die werden das Ding irgendwann anführen und sagen, das ist der Grund, weswegen wir keine 5 Spiele samstags mehr um 15:30 machen müssen, sondern die Spiele irgendwie aufteilen müssen über 4 Tage, um es besser kontrollieren zu können. Aber die Wahrheit dahinter ist, dass sie nachher mehr Kohle einfahren wollen. Also sind wir uns ja einig, dass Gästefans abgeschafft werden sollen. Das merkt man ja immer mehr. Das ist definitiv leider wieder so ein Schritt dahin. Klar, wir haben es selbst vergurkt. Marvin hat es vorhin ja auch nochmal angeführt. Die Situationen, die da gelaufen sind beim Hinspiel, waren natürlich auch wirklich alles andere als schlau. Leider geben natürlich auch die Plattformen im Sinne von Medien und so weiter diesen Chaoten oft dann auch so eine gute Plattform, um sich da auch noch ein bisschen zu vermarkten. Dann denkt mit Chaoten mir, meinst du jetzt den DFB, oder? Genau, ja. Okay, gut. Auch, nee, also muss man wirklich sagen, auch was da gelaufen ist und so weiter, hätte man überhaupt nicht so hochkochen lassen müssen. Und ihr habt völlig recht, man hat hier wirklich wieder verpasst, die ganze Situation ein bisschen zu deeskalieren. Ich denke aber, es wird wahrscheinlich ja so laufen, dass jetzt die leider alle Normalo-Fans, in Anführungszeichen alle normale Fans, Basti, ne, jetzt nicht hinfahren werden, sondern eher ja so ein bisschen, jetzt eher so der Mob sich angestachelt fühlt. Also ich hoffe wirklich, wie Marvin vorhin auch schon gesagt hat, dass jetzt nicht dann extra jetzt dann welche hinfahren, sagen, jetzt zeigen wir es euch aber richtig und nehmen die ganze Innenstadt auseinander. Aber natürlich, natürlich wird das passieren. Das sind aber nicht Menschen, die da sind, um den Verein zu unterstützen, die von vornherein aber nur mit dem Grund kommen, da irgendwie Radau zu machen, weil sie ganz genau wissen, sie bekommen eine Bühne und es geht besonders heiß her. Vor allen Dingen sind es aber von potenziellen 10.000 Leuten, die ich schätzen würde, die gerne nach Darmstadt fahren würden. Die würde ich so auf 10.000 schätzen ungefähr, wenn nicht noch mehr. Das sind 100 Stück davon vielleicht. Ja, ja. Aber die kommen nur aus dem Grund. Ja, aber das ist aber doch das. Aber die meisten Leute, das ist wie in allen Bereichen, wenn Hass von Gruppen geschürt wird durch kleine Randgruppen. Ich würde da hinfahren, ich treffe mich mit dem Sven Metzger, trinke mit dem Bier. Das würden 9.900 von den anderen auch machen. Da würden Darmstadt-Fans und Eintracht-Fans da stehen, würden sich gegenseitig foppen, würden zusammen Bier saufen, würden das Spiel schauen, gehen nach Hause. Würden sich auch anschreien. Mir ist es doch egal. Das Ding ist doch, diese Gewalt geht doch nicht von der Masse aus. Da rennen doch keine 8.000 Leute irgendwo hin und schlagen alles kaputt. Das sind 100 gegen 100 vielleicht, die sich dann flaschen, wo die Hälfte von den 100 selbst nicht mal gewaltbereit, sondern die das auch nur machen, wenn die in der Gruppe sind und sich trauen, mal eine Flasche zu werfen. Wow. Und dann trifft eine Flasche ein Polizist am Knie und dann heißt es ja, schwer verletzte dann wird es doch so. Und das ist doch genau das Problem. Wenn man da ein bisschen Druck rausnehmen würde, man würde im Stillen probieren, die Gruppen zu kontrollieren, wie man das übrigens, ganz ehrlich, ich habe das teilweise mitgekriegt, bei der WM 2006 wurde das gemacht. Da wurden heimlich still und leise Meldeauflagen gemacht. Die Krawalle im Bahnhofsviertel wurden in den Medien gar nicht gezeigt, dass diese WM ja kein schlechtes Bild abgibt. Kein Mensch hat davon was gehört, das kam alles erst im Nachhinein raus. Die meisten durften nicht auf die offiziellen Public Viewing Plätze, weil die ja Polizei bekannt waren, bla bla bla. Das ist alles geräuschlos gelaufen und zeigt mir ja, dass es geht. Hm. Und das bestätigt meine These, dass das an gewissen Stellen, glaube ich, gar nicht gewollt ist. Weil jetzt wird hier ein Fass aufgemacht und ich weiß jetzt schon, ich bin jetzt schon traurig darüber, egal was passiert, dass die Berichterstattung zu 80% den Tenor haben wird. Ja, das Derby der Schande, weiß ich nicht ganz genau. Also weil ich kann mir auch vorstellen, dass bei allen Stadtverboten, ich sag euch, von diesen, weiß ich nicht, 100 potenziellen Vollassis, da wohnen bestimmt sogar 10 Stück von in Darmstadt sowieso, wo die dann wahrscheinlich Donnerstagabend ihre Freunde einladen zum Playstation-Abend, die dann das ganze Wochenende da in Darmstadt chillen. Also ganz ehrlich, die Leute sind auch nicht dumm. Du kannst auch keine komplette Stadt absperren, wie jetzt, wenn Barack Obama dahin kommt oder so, sondern die werden ihre Wege finden, die werden jetzt erst recht ihre Wege finden wollen, weil die sich jetzt provoziert fühlen. Oh ja. Und es wird, das Ventil wird nicht mehr Darmstadt sein, sondern der DFB und die Polizei. Das produziert aber dieselben Bilder. Also von daher, da habe ich ein bisschen Angst, aber ich probiere es jetzt trotzdem auszublenden. Danach können wir uns danach unterhalten, wenn es soweit ist. Einzeln durchgehen, was wirklich passiert ist. Hallo? Da war er weg. Da ist er weg. Da hat er. Er wurde ausgeblendet, genau. Hat er zu viel auf den DFB geschimpft, der hat mal eben kurz die Leitung gekappt. Ja. Nein, aber wir müssen natürlich jetzt aufpassen, dass wir es jetzt nicht auch hier negativ reden und so weiter. Nein. Aber im Großen und Ganzen haben wir alle recht. Es ist, wird sicherlich keine einfache Situation. Marvin, du siehst das genauso? Ich sehe es genauso wie du, denn. Ich bin auch wirklich der Ansicht, dass man, auch wenn Basti das jetzt hier meint, Derby der Schande, ehrlich gesagt habe ich gar keinen Willen, irgendwelchen negativen Aspekten jetzt den Raum zu geben, den sie vielleicht bei einem 20. Spieltag irgendwie für sich vereinnahmen würden. Denn mir geht es darum, dass du das Sportliche hier in Vordergrund stellst, hi Basti. Und ich will eigentlich ehrlich gesagt nicht, dass es irgendwie heißt Derby der Schande oder sonst irgendwas, sondern dass die Schlagzeilen allein sportliche sein sollten und die sportlichen sollten sein, dass die Eintracht hier das Ding gerockt hat, dass, wie man es auch immer nennen will, eine Derby oder Nachbarschaftsduell oder was weiß ich, küss mir die Füße, ist mir jetzt auch egal, ja. Aber, dass die Eintracht am Ende hier ein positives Zeichen gesetzt hat und das medial auch betrachtet wird. Dass es Idioten gibt, dass es wahrscheinlich auch Leute gibt, die dann irgendwie festgenommen werden, kann sein. Aber dann hoffe ich auch, dass das neutral und möglichst rational betrachtet wird und nicht alles aufgebauscht wird, wie das der Basti eben schon gemeint hat, hier nicht mit Superlativen um sich geschmissen wird, die den Kern gar nicht treffen. Ja, alles glaub, in Relation. Bevor ich rausgeflogen bin, habe ich genau das noch gesagt danach. Ich wollte es ja sagen, weil wir dürfen jetzt auch nicht den Fehler machen und uns ablenken lassen, wie du es bei Ben Hatira gesagt hast mit dem Krieg. Wir dürfen jetzt auch nicht so tun. Also wir müssen es jetzt ausblenden. Wir können danach, wie du es gesagt hast, rational kann man die Einzelfälle durchgehen. Ich werde berichten, was vor Ort tatsächlich passiert ist. Und ab jetzt, trotzdem müssen wir uns jetzt wieder darauf konzentrieren, dass wir gegen Darmstadt gewinnen. Und der Rest können wir eh nicht beeinflussen. Wir können natürlich auch anderen unterstützen, wenn es nur mental oder durch irgendwelche anderen Aktionen ist. Und ich glaube, dieses Thema, wie ich gesagt habe, das dürfen wir trotzdem jetzt noch nicht an uns reinlassen, weil es ist jetzt wichtiger, dass die Eintracht in der Bundesliga bleibt und wir Darmstadt in den Sumpf reinziehen. Und dann, wenn wir Darmstadt dann mit runter reinziehen, Darmstadt dadurch am Ende absteigt, dann gibt es wenigstens nächstes Jahr das Problem nicht mehr. Ja, ich meine, ganz ehrlich, das ist, also diese Thematik ist ja auch ein gefundenes Fressen für alle, die jetzt wieder die den kurzen Aufschwung der Eintracht negativ sehen. Ja, und ich glaube, diesen Spielraum sollte man den Personen gar nicht geben. Man sollte nicht darauf bauen oder das weiter befeuern, dass sich einige Leute darüber freuen, dass es wieder irgendwie Fans gibt, die irgendwie aus der Reihe tanzen. Das darf keine Rolle spielen in der aktuellen sportlichen Situation, in der sich die Eintracht befindet. Und dann muss man auch gewisse Themen einfach ausblenden. Und wie gesagt, falls irgendwas dann passiert, dann müssen die dementsprechend zur Rechenschaft gezogen werden. Aber halt, du musst auch aus keiner Mücke einen Elefant machen und so. Das bringt ja auch nichts. Und wenn du Elefanten sehen willst, gehst du in Frankfurter Zoo und nirgendwo anders hin. Oder in die freie Natur, natürlich, nach Afrika. Also. In die freie Natur, in den Frankfurter Stadtwald. Afrika ist jetzt auch wieder unglaublich allgemeiner, ihr wisst, was ich meine. Genau. Also. Mit was für einem Ergebnis reißen wir Darmstadt denn mit rein? Also ehrlich gesagt glaube ich, das 1, also ein dreckiges 1-0 passt schon ganz gut. Also 0-1. Also 0-1 auf jeden Fall. Aber es ist echt schwer zu tippen. Also so ein das Spiel ist brutal. Ich gehe aber wirklich davon aus, dass wir auf jeden Fall das entscheidende Tor schießen werden. Und wahrscheinlich ist es dann 0-1. Genau, wenn wir gerade bei den Tipps sind und ich kurz unterbrechen kann. Basti hat natürlich letzte Woche mit seinem 2-1-Tipp wieder kolossal richtig gelegen. Ja. Und Alex hat sich mit ihrem getippten 4-0 den zweiten Punkt erkämpft. Basti, was tippst du denn? Ja, ich tippe auch nur 1-0 für die Eintracht. Okay. Nein. Sorry. Ich habe es gerade jetzt. Die Eintracht gewinnt 3-0. Dennis? Hallo. Ja, ich denke, es werden sehr viele Standardsituationen werden und ich hoffe, dass das wir auch mehr Tore machen unsere Stärke, als Darmstadt. Ja. Ich denke mal, wir gewinnen in Darmstadt 1-2. Ich schließe mich dem Basti an oder Basti hat von mir ganz dreist abgeschrieben, das kann man jetzt sehen, wie man will. Ich sage auch 3-0 für die Eintracht, also nur 3. Und ich bin dafür, dass wir für Alex jetzt einfach, obwohl sie nicht da ist, einfach ihren obligatorischen 4-0-Tipp für die Eintracht mit reinschreiben. Der hatte ja letzte Woche da auch Glück gebracht. So, nach knapp einer Stunde dumm gebabbelt von uns, würde ich mal sagen, ist es Zeit offiziell für die Dummschwätzer der Woche. Natürlich müssen wir erstmal auflösen, wer letzte Woche denn gewonnen hat. Und ganz knapp mit nur 30,8% hat gewonnen Peter Fischer für sein Jammern, dass seine Kinder keine Wurst mehr beim Metzger bekommen. Hat sich ja dann hiermit absolut für diese Woche erledigt. Jetzt gibt es wieder Wurst für alle. Wo auch gar keiner hinterfragt hat, dass die Wahrscheinlichkeit, dass der tatsächlich mit seinen Kindern zu frühen Morgenstunden zum Metzger geht, die ist nicht sehr hoch. Wieso? Gehst du nicht? Bin früh. Du bist ja nicht so der frühe Morgenmensch. Nein, ich nicht. Ich meine er. Also er schläft, glaube ich, noch länger als ich. Das weiß ich nicht. Vielleicht geht er auch sonntags um 10 brunchen. Das weiß er nicht. Ja, aber dann direkt vom Feiern wahrscheinlich. Also ja, das könntest du ja auch tun. Kinder. Was haben wir denn diese Woche für Dummschwätzer? Also ich habe den Herrn Turn und Taxis. Wer hat den noch? Ich hatte den auch eingeschrieben. Weil? Mit welcher Begründung? Weil du es gesagt hast. Weil ich es gesagt habe. Genau. Und zwar. Ich habe bei Boris Becker abgeschaut. Oder bei den Lemmingen. Genau, den habe ich aus dem einfachen Grund reingeschrieben. Nicht nur, weil er generell das Spiel gegen Mainz am Wochenende kommentiert hat, wofür er allein schon irgendwie diese Nominierung verdient hat. Nein, weil er direkt zum Einstieg, als die Ränge noch irgendwie halb leer waren, gesagt hat von wegen, ja, das werden sich heute sicherlich auch viele Menschen über Sky angucken, weil das ist auch sicherer, das ist auch besser, wenn man bei so einem brisanten Spiel sich das lieber zu Hause vor dem Fernseher anschaut. Wo ich mir gedacht habe, what the fuck, warum? Also mit welcher Begründung? Was war denn da jetzt bitte risikoreich? Also ja. Aber das ist genau der Punkt. Und das ist genau der Punkt. Dieses total an den Hahn herbeigezogene Bedrohungsszenario, was dann Heidel dadurch auch irgendwo mitschwingen lässt, indem er sagt, naja, unsere Fans sind ja eher Familienfans. Genau das wird dann dadurch aufgenommen und weiter in eine negative Richtung gedrängt. Und deswegen muss man dem auch Einhalt gebieten, weil es kann nicht sein, dass solche Leute, die dann irgendwie die Meinung im Endeffekt machen, dass denen dann Recht gegeben wird. Das ist totaler Bullshit. Und da rege ich mich auch drüber auf, weil das image-schädigend ist. Und theoretisch müsstest du auch mal dagegen vorgehen, müsstest sagen, was ist hier los? An 30 Spieltagen, 32 läuft ja alles gut. Und das ist nicht zu entschuldigen, wenn an zwei Spieltagen was nicht gut läuft. Aber dass sowas eigentlich die ganze Zeit dann gesagt wird, ist eine Frechheit und das gehört sich einfach nicht. Ja. Zumal der liebe Familienverein Mainz, die haben auch eine Hooligan-Szene, die nicht zu verachten ist. Also sorry, was ist mit dem los? Und dieser Weg vom Sportfeld ins Stadion, der ist ja nicht so weit. Also, was soll denn da sein? Wohl, glaube ich, also. jeder Fan, der Turn Taxis als Kommentator bei Sky hat, wird hier zustimmen, egal ob Eintracht-Fan oder nicht. Es ist oft auch einfach unerträglich. Und das ist ja eigentlich dann nur so der Gipfel des Eisbergs. Das ist ja oft die größte Kacke. Ja, aber ein sehr, sehr dreister Gipfel. Also, ich kann mich nicht erinnern. Gipfel. Ich versuche mir das bildlich vorzustellen. Ich auch so hast du so einen Schneeberg, so ein bisschen ein dreister Gipfel. Ja. Und ganz schön. Ja. Mit einem sehr rutschigen Abgang. Ja, Grumpy-Gipfel. Also ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass im Vorfeld oder im Nachgang da wirklich groß irgendwelche Eskalationsszenen gewesen sind, die es gerechtfertigt hätten zu sagen, das ist ein Grund dafür, an dem Tag nicht ins Stadion zu gehen. Also überhaupt nicht. Also bitte. Ja, da wäre es eher noch die Uhrzeit gewesen, Sonntag 17.30 Uhr, wo du wahrscheinlich was anderes zu tun hast. Ja, aber ja, ich habe keine Ahnung. Also, ich weiß, Heidel macht ja auch manchmal gerne solche Sachen. So. Heidel reagiert auch oft gerne wie so ein Partner in einer Beziehung, der zwei Wochen dir nicht sagt, was er hat und dann immer beleidigt ist und dann an irgendeiner Stelle lässt er es dann raus. So. Der hat ja scheinbar jahrelang jetzt drauf gewartet, uns zu erzählen, wie asozial wir doch sind. Mit seinem tollen Mainzelmännchen-Publikum hier in der Hallamasch mit dem gelben Karnevalsspasti im Publikum. Tut mir leid. Oh, sorry. Jetzt bin ich schon wieder rausgerutscht. Mann! Mann, jetzt Christian Heidel hat geschafft, was er wollte. Zu teilen, dass Frankfurt Assis sind, ist es ihm bei mir jetzt gelungen. Es tut mir sehr leid. Ich entschuldige mich an der Stelle. Nein, auf jeden Fall finde ich es, ich finde es auch ein Unding, weil das hatte man ja gar nicht im Kopf so. Also das ist doch wieder dieselbe Analogie mit dem RTL, was ich vorhin gesagt habe, wenn die das zeigen, was passiert und dann zeigen die genau, wie du es machst. Dass Leute auf die Idee kommen, Mainz-Fans vom Sportfeld ans Stadion anzugreifen. Also wäre mir überhaupt nicht in den Sinn gekommen. Also, dass das überhaupt passiert. Und ich weiß auch gar nicht, ob das überhaupt schon mal passiert ist. Das einzige Schlimme, was ich mal gehört habe, wo das stand sogar in der Zeitung, dass ein Mainz-Fan ein Interview gegeben hat, warum er nicht nach Frankfurt fährt, weil ihn jemand in der S-Bahn als Hurensohn beschimpft hat. Ist nicht in Ordnung, ist die Frage, ob das der Untergang des Abendlands ist, beim Fußball kurz mal beschimpft zu werden. Bin ich mir nicht sicher, weil, wenn wir ganz ehrlich sind, wenn wir schon von Benatira von der Sitzung der Saison gesprochen haben, muss man sagen, dass in der heutigen Gesellschaft das Wort Hurensohn ist zwar noch schlimm, aber es ist trotzdem, ich sag mal, Hurensohn ist das neue Arschloch. Also ich weiß nicht, ob wir jetzt Abhandlung... Ich glaube, das artet jetzt gerade ein bisschen aus, aber ich spät... Ich hier gerade um Kopf und Kragen in der Dummschrift-Kategorie auch noch, also kann ich mich gleich selber nominieren. Sehr gut. Du Basti, das hört sowieso keiner mehr. Deine Ausführungen zu Herrn Heidel haben zu bei mir mindestens 4 Strichen beim Trinkspiel geführt. Die Hälfte unserer Zuhörer ist jetzt sowieso gerade komatös unter den Tisch gefallen. Ja. Naja... Also, nein, es tut mir leid für meinen kurzen. Und schon wieder ein kurzer. Stimmt. Ach so, entschuldige. Dieses Trinkspiel ist so grandios, das muss an dieser Stelle einfach nochmal aufgeführt werden. So. Ja, geile Sache von dem Twitter der Hurley. Was, stabile Aktion, meine Liebe. Krass, hat mir krass gut gefallen. Also, Wahnsinn. Genau. Hoch dafür. Lasst uns wieder zu unserer eigentlichen Kategorie zurückkommen, nämlich Menschen, die viel Mist vor irgendwelchen Kameras oder Mikrofonen erzählen oder auf Twitter oder bei irgendwelchen Interviews. So geschehen mit Sandro Wagner. Auch ein spannender Typ. Auch wenn ich kurz einen Nachtrag zu Heidel noch habe, aber keine Angst. Ja, ja. Er hat ja gesagt, vielleicht können wir, ich nominiere Heidel nachträglich noch dazu, zu Ton und Taxis da drunter und plus mich haben wir schon mal 3 und weil Heidel ja gesagt hat, ja nach dem Spiel ist ja dann auch schon dunkel, habe ich mir gedacht, was? Hast du deine Munition umgestellt? Also, wo ich nach Hause gekommen bin, war es noch hell. Also von daher, naja gut, kurzer Nachtrag, auf jeden Fall Sandro Wagner, weiß ich gar nicht, habt ihr den auch noch, weil ich habe ihn nominiert für seine... Ich habe ihn eigentlich nicht nominiert, nämlich für seine offensichtliche Aussage von wegen, dass Spieler so viel verdienen, dafür könnte man ihn auch nominieren, sondern für seinen Auftritt im Sportstudio, wo er dermaßen merkwürdige Aussagen getroffen hat. Habe ich nicht gesehen. Was war da? Der Typ ist irgendwie richtig strange. Also der, weiß ich nicht. Also wenn Benatira kein Germanistikstudent ist, dann ist Sandro Wagner nicht mal ein Realschüler, sag ich mal. Auf jeden Fall ist mit dem Typen irgendwas nicht in Ordnung. Aber ich glaube, dass die Aussagen zu hier, was hat er gesagt, die kriegt ihr, glaube ich, besser zusammen, weil die habe ich gar nicht so richtig mitgekriegt. Du meinst jetzt im Endeffekt, dass Fußballer zu wenig Geld verdienen und genau, so weiter und genau, so fort. Genau. Ja, also da muss ich sagen, das ist natürlich ein streitbares Interview, deswegen würde ich ihn aber nicht nominieren, weil genau. Es gibt zumindest gewisse Teilaspekte, die, wo man wirklich sagen könnte, die treffen zu und so. Und also wie gesagt, das kann man im Raum stehen lassen. Dass Fußballer zu wenig Geld verdienen, würde ich jetzt erstmal nicht so sehen. gesehen, in Anbetracht der Tatsache, dass es Leuten generell in Deutschland jetzt nicht immer zwingend besser geht. Aber das ist deswegen würde ich das nicht. Ich meine, immerhin sagt mal jemand das wirklich was und sagt nicht immer nur gute Laune Sachen wie der Philipp Lahm oder so. Also ich meine, ne? Das haben wir relativiert auch im Sportstudio schon. Und zwar ging es ja darum, nicht generell Fußballer verdienen zu wenig. Er hat dann nochmal eingehakt, ja, er sieht das halt mit zweite, dritte Liga-Fußballer dann auch, hat er dann nochmal genannt gehabt. Dann kann man wirklich drüber streiten, ob es natürlich, wenn einer Vollprofi ist und soll nur 10 Jahre verdienen, hat vorher keine Ausbildung gemacht, ist ein Marvin, du hast völlig recht, auch andere Berufsklassen, das hatte aber selbst Sandro Wagner, so schlau war er dann, zu sagen, Pflegeberufe und so weiter etc., wird alles unterbezahlt. Andererseits ist er, wie der Basti schon gesagt hat, etwas komisch rübergekommen, weil er, ja, ich weiß gar nicht, warum er jetzt ihn dann als Dummschwätzer, finde ich auch nicht gut, die Nominierung eigentlich, aber es war schon so, er bewegt sich in so einer Sphäre, den muss man mal beobachten, hat ja leider kein Twitter, kein Facebook, kein Dings, also Social-Media-Beobachtung ist schwierig, er bewegt sich da schnell. Schnell in einem Bereich, ja, ist gut, auf jeden Fall. Aber er bewegt sich in einem Bereich, wenn er mal wieder mehr Interviews gibt, ist er bestimmt auch ein Kandidat für demnächst mal für unsere Dummschwätzerliste. Aber auf jeden Fall. Wenn wir gerade bei dem Konstrukt Geld verdienen sind, also ganz ehrlich, wenn einer in diesem ganzen Ding Profifußball zu wenig Geld verdient, dann sind es für mich die Schiedsrichter und die Trainer. Weil wenn du siehst, was zum Teil für Transfersummen für irgendwelche Spieler gezahlt werden und was im Vergleich dafür vielleicht gezahlt wird für einen Trainer dafür, dass er von Verein A nach B wechselt, dann haben die irgendwie wirklich nur ein Müh von der ganzen Kohle, die da irgendwie von links nach rechts geschoben wird. Also das ist ein guter Punkt. Wir müssten uns definitiv nur mal über die Trainer unterhalten. Da bin ich mir jetzt nicht per se irgendwie so sicher, aber es ist ein interessanter Punkt. Bei den Schiedsrichterstellen gebe ich dir recht, denn auch in Zeiten, in der das Klima immer rau wird und die sich auch wirklich viel anhören müssen und auch eine nervliche Belastung haben, da kann man wirklich dann auch mal darüber reden, das hier das preislich ein bisschen anzupassen. Also, oder finanziell ein bisschen anzupassen. Ist ein guter Einwand von dir auf jeden Fall. Ne? Aber gut. Das noch dazu zu Sandro Wagner, jetzt noch ganz kurz abschließen, dann bin ich da auch ruhig. Ich finde, in einem Punkt hat er für mich recht, das ist die mediale Betrachtung von Spielern, die in den letzten Jahren enorm zugenommen hat und wo es wirklich auch schwierig ist. Wir haben es im Fall Kruse gesehen, dass es schwierig ist für Leute auch einfach mal wegzugehen und so weiter und so fort, dass es auch alles sehr schnell ausgeschlachtet wird. Also da mit diesem Punkt hat er für mich definitiv recht, alles Weitere ist durchaus strittig. Wen haben wir denn noch auf der Liste? Da stehen noch ein paar Namen. Ich sage nur ganz schnell, ich hatte Einsatzleiter Denninger halt nominiert. Die Begründung ist offensichtlich, das, was wir vorhin schon angesprochen haben. Wie gesagt, zumindest, also das mit dem an seinem Äußeren, wie erkennt man einen Eintracht-Fan an seinem Äußeren und an seinem Verhalten, das muss ich sagen, das finde ich sehr, sehr problematisch, einfach ungünstig. Ich habe mich vorhin ein bisschen in Redeschwall begeben oder auch, sage ich mal, in was hineingeredet, aber die Analogie, die ich gebildet habe, ist ja nicht per se von der Hand zu weisen. Also da muss ich sagen, das ist ungünstig und auch nicht würdig, weil man hier eine ganze Gruppe an Menschen irgendwie pauschal schlecht behandelt. Finde ich nicht schön und das war es jetzt auch von meiner Seite. Der Basti wollte jetzt was zu Herbert Bruchhagen sagen. Ja, Herbert Bruchhagen hat mich für seine Aussage nominiert, dass er ja er hat es so dargestellt, so von wegen, die Eintracht ist schon abgestiegen, hat er jetzt vor dem Mainz-Spiel gesagt. Und dass er ja, das aber für ihn jetzt persönlich nicht allzu schlimm wäre, weil er hinterlässt zwar einen Zweitligisten, aber dafür einen stabilen. Wo ich mir gedacht habe, boah, weiß ich nicht. Also ihm würde es gut tun, sich einen Funken Kritikfähigkeit irgendwie, glaube ich, ein bisschen anzueignen, sag ich mal. Weil er selbst in so einer Situation sich noch irgendwie hinstellt und uns erzählen will, dass er die Weisheit mit Löffeln gefressen hat. So von wegen, was wollt ihr denn? Ich habe die Eintracht in der zweiten Liga im chaotischen Zustand übernommen. Jetzt 13 Jahre oder 10 Jahre, 13 Jahre später, was weiß ich, wie lange jetzt hier war. Hinterlasse ich euch auch in der zweiten Liga, aber dafür stabil. Wo ich mir denke, boah, das ist so eine unnötige Aussage zu einem unnötigen Zeitpunkt. Das kann er von mir erst dann im Sommer sagen, wenn die Leute im Urlaub sind. Also dann chill. Na, wir haben ja nach der Mitgliederversammlung schon die Aussagen von Bruchhagen aufgrund seiner Bewertung, seiner Arbeit so ein bisschen, so ein bisschen merkwürdig empfunden, dass er eben quasi, was war das denn, die Platzierung in der TV-Entgelttabelle irgendwie so als sein Messgrad für seine Arbeit da war. Die gleiche Kerbe, finde ich, haut halt auch dieses Interview. Ich meine, klar, wir haben da ganz viel Positives, was die Finanzierung und so weiter angeht, getan, aber auch das reißt du doch mit so einem Abstieg in die zweite Liga da einfach wieder nieder. Also lass mich da mal ganz kurz einhaken, denn das ist aus dem Zusammenhang gerissen und wurde falsch dargestellt. Das ist nämlich hier ein großes Problem, das kannst du nicht wissen. Das wurde anscheinend, glaube ich, auch noch nicht irgendwie klargestellt. Das ist nämlich ein Problem, was auch bei FFH herrührt. Das ist nämlich aus deren Pressemitteilung zu einem Gespräch, was es anscheinend letzten Sonntag dann jetzt gab, und das ist ja im Vorfeld veröffentlicht worden. Und zwar war das eine Antwort auf eine theoretische Frage: Was wäre denn, wenn oder was würden Sie sagen, würde die Eintracht am Ende der Saison absteigen? Und das war die Antwort darauf. Das heißt, es war eine theoretische Frage. Ja, und das ist komplett aus dem Kontext gerissen worden in der Pressemitteilung. Weiß nicht, wer das geschrieben hat, die Pressemitteilung, auf jeden Fall. Ich habe es in einem Journal Frankfurt gelesen, also in der Online, online habe ich es gelesen, und da wurde es genau so fälschlich wiedergegeben, was unglaublich schlecht ist. Ich habe nämlich danach noch mit Leuten gesprochen, habe gesagt, das kann doch nicht sein, dass in so einer schwierigen Situation Bruchhagen so eine Äußerung tätigt, ne? Wie der Basti das eben ganz klar gemacht hat. Also das war... Ich weiß nicht, ob man in so einer Situation überhaupt solche Interviews geben muss. Auf jeden Fall lag da der Fehler auch bei FFH, die anscheinend ihr Interview großartig ein bisschen publizieren wollten und pushen wollten. Ist kräftig nach hinten losgegangen für alle Beteiligten. Auch anscheinend die Eintracht hat viel Gegenwind bekommen. Zu Recht natürlich, weil wenn man nur das liest, kann man sich natürlich sehr darüber aufregen. Trotzdem finde ich aber, dass Bruchhagen, du hast es eben auch schon gut angesprochen, Marvin, ich habe auch noch ein Interview gesehen bei Sky, kurz nach dem Spiel. Und zwar, er ist ja schon noch nie so der Euphorie-Mensch gewesen, ne? Dass er gesagt hat, oh, hier, wir reißen das Ding hoch und hier, wir holen das und das. Sondern eher natürlich sehr, sehr pessimistisch. Aber in der Situation, jetzt verstehe ich es dann auch nicht, dass er nicht gesagt wird, ja, mit so Szenarien beschäftigen wir uns gar nicht. Wir gehen davon aus, jetzt hier, wir bleiben drin, das ist alles gut, Dings. Auch bei dem Interview bei Sky, kurz nach dem Spiel, war das jetzt ihr Befreiungsschlag, kann die Mannschaft davon zehren? Und anstatt zu sagen, ja klar, jetzt, das ist irgendwie, ja, die Mannschaft arbeitet und die kämpft und macht, da runtergeredet so, wir sind 17., wir sind und bleiben 17. Und ja, jetzt müssen wir halt mal gucken, ja, wenn wir jetzt die nächsten Spiele nicht gewinnen und keine Punkte holen, dann steigen wir trotzdem ab. Es muss doch nicht sein, ne? Also es ist halt wieder sowas. Also dementsprechend, ich dachte, darauf ist auch der Dummschwätzer hier bezogen. Ich habe das jetzt selbst jetzt gar nicht nochmal geguckt gehabt. Fand es einfach nur schade, dass er wird sich auf seine alten Tage nicht mehr ändern. Aber du musst eben auch nicht immer alles schlecht reden und immer alles so komplett nüchtern. Gerade wenn auch die Euphorie, gerade nach so einem Spiel, alle Fans sind ausgerastet und so weiter. Da kann man doch auch mal sagen, ja komm hier mit dem Abstieg, wenn das hier so läuft und wenn die Mannschaft die Leistung bringt, denke ich, haben wir nichts mehr damit zu tun. Dennis, gebe ich dir vollkommen recht. So ist es halt leider. Ich gebe dir da vollkommen recht und bin wirklich am Überlegen, ob man für scheidende Geister wirklich großartig noch ans Mikrofon zerren sollte oder nicht die Leute, die aktiv momentan die Situation beeinflussen. Vielleicht sollte man sich wirklich darauf festlegen, auch nur noch irgendwie Spieler und vielleicht Trainer, Co-Trainer und so weiter zu befragen zu der aktuellen Situation, die zum einen näher dran sind, zum anderen auch wesentlich mehr Elan verspüren, diese bislang negative Situation in eine positive umzukehren. So sieht's aus. Jede Menge positive Energien haben wir auch bei unseren Empfehlungen die Woche, und gleich die erste Empfehlung wird euch quasi von den Socken hauen. Die erste Empfehlung, ja, habe ich jetzt, wir haben ihn ja letzte Woche als Dummschwätz nominiert gehabt, da hat der Marvin ja schon angesprochen, dass er tatsächlich eine CD rausgebracht hat, was ich gar nicht so wusste, und der Lost in Nippes hat mir das dann auch nochmal in seiner Sendung, hat er mir die Playlist vorgelesen, und die kann sich sehen lassen. Ich empfehle hiermit das Album von Heino, Arschkarte heißt das. Da scheinen die, also es kommt erst am 29.04. raus, deswegen habe ich es selber noch nicht hören können. Leider, leider. Ich werde auf jeden Fall, glaube ich, vor Saturn zelten am 28., um dann am nächsten Morgen die erste CD haben zu können. Da sind Lieder drauf wie 54, 74, 90, 2000, irgendwas. 2010. Ja. Genau. Schwarz und Weiß mit Olli Pocher zusammen. You Never Walk Alone auf Deutsch interpretiert. Und Hamburg, also, meine Fußballperle, featuring Lotto King Karl. Also es ist tatsächlich die Ausgeburt des Todes vom Fußball auf eine CD gepresst, und wer wirklich irgendwie Endzeitstimmung haben will, der kann sich diese CD, glaube ich, reinlegen und ein Abgesang auf den Fußball feiern, wenn diese Flachbirne den Fußball so in den Schmutz zieht. Genau, besonders freue natürlich mich auf Titel Nummer 4, Was wollen wir trinken? 7 Tage lang, interpretiert von Heino. Das kann doch nur ein Welthit werden. Also ich befürchte tatsächlich, dass ich mir das irgendwie mal auf irgendwelche Wege besorgen werde, weil ich glaube... Du wolltest sagen, eigentlich wolltest du sagen, illegal brennen und jetzt sowas. Wobei, illegal brennen, das ist ja auch back to the 90s, ne? Also... Schnaps muss ich noch brennen hier, aber... Also, bei Amazon kannst du Fußball ist unser Leben für 1,29 schon kaufen, als MP3-Download. Basti, ganz schnell. Ich warte. Also ich glaube, ich kann mich noch gedulden, bis es in meinen Amazon Prime Music Account mit reinfällt. Das wird bestimmt nicht lange auf sich warten lassen, wenn die EM dann vor der Tür steht. Das wird ein Verkaufshit. Ich brauche das ja auch für die EM. Also wenn ich mit Lost in Nippes im Nissan Fanvan gegen Frankreich reise, dann dann werden wir mit in unsere Baguette-Tröte pusten und beschwingt unsere die Mannschaft unterstützen. Vive la Mannschaft, lass ich mir dann irgendwo hin tätowieren. Also von ich stelle mir gerade vor, wie ihr beide im Nissan-Fan-Van in den Sonnenuntergang fahrt, jeder mit so einem Stück Baguette im Mundwinkel und aus dem Radio tönt Samba de Janeiro. Von Heino. Das ist ja natürlich von Heino. Viel besser kann man doch... Kaum ein Gedicht, ein Hatlatschka. Alter Walter. Oh. Also wer das jetzt live gehört hat, wird heute Nacht definitiv nicht ruhig schlafen. Da bin ich jetzt schon sicher. Ich glaube auch nicht. Ja, und ich hab auch noch mal eine Empfehlung. Ja. Erstaunlich. Oder hab ich euch jetzt bei eurem... Nein. Und zwar kann ich euch wärmstens den Account Atleti English empfehlen. Das ist der englische Account. Wer könnte sich das vorstellen? Von Atletico Madrid, ja. Meine Güte, ja, das ist ganz schön eine Leistung. Und zwar kann ich euch Tweets von vor rund circa 7 Stunden empfehlen. Und zwar hat dort Bernie, das Maskottchen des FC Bayern München. Bitte was? Da hat sich Stadtbuch gemacht, oder? Ja, Indy das Maskottchen von Atletico Madrid besucht. Und es gibt auch eine tolle Foto und noch bessere Videos. Also wenn ihr denkt, dass Fußball am Ende ist, dann ist das der letzte Sargnagel. Jetzt. Da haben ja unabgesprochen unsere Empfehlung aufeinander abgestimmt. Ja. Jetzt ernsthaft? Indy und Bernie erobern Madrid. Wahnsinn. Ach, du ahnst es nicht. Ich habe es gerade aufgemacht. Das ist ja sowas von schräg. Ja. Das sieht schon so ein bisschen pädophil aus, wie die beide da zusammen auf der Trainerbank sitzen. Also Gottes Willen. Hat jetzt ein anderer außer mir jetzt mal ein eskalatives Wort gesagt. Danke, René. Alter Verwalter. Es ist unfassbar, gell? Also, aber wir haben ja schon oft drüber geredet. Also ich glaube, die Leute wollen den Fußball auch so haben irgendwann. Da spielt ja alles, was wir besprochen haben, mit rein. Und dann können die tatsächlich einen Tigerentenclub daraus machen. Das ist von mir aus in Ordnung. VW-Tigerentenclub, ja. Okay. Ein VW-Tigerentenclub powered by Red Bull. Was Red Bull ist auch wichtig für den Ernährungsplan, wenn ich es an der Stelle hier nochmal sagen darf. Gell? Ja. Das natürlich nicht im Übermaß, nein. Auf jeden Fall, wo waren wir eigentlich stehen geblieben? Achso. Naja, wir waren beim Fehler. Beim Tigerentenclub. Genau. Eieieiei. Und du hast ja noch eine Empfehlung? Ja, genau. Ich habe, damit wir ein bisschen überhaupt geht. Weil wir noch nicht wissen, ob wir drin geblieben sind, aber ich finde die Eintracht, die Soundcloud da getwittert von dem Originalkommentar von Ben Hatiras Tor. Wenn man dabei war, kann man sich auf jeden Fall noch so ein bisschen Flashback-Gänsehaut holen, würde ich sagen. Da haben wir den Link reingestellt. Und wenn man dann schon Gänsehaut hat, kann man sich auch die 4 auf jetzt Videos nochmal reinziehen. Das ist für Eintracht-Fans. Finde ich die eigentlich echt cool gemacht. Da sind lustige Leute dabei. Der Mario Sosaham ist da hier. Gell? Und also ich finde die teilweise, in manchen Videos ist sogar Schwester Eva zu sehen, habe ich gesehen. Und Chil und Abdi. Also ich finde diese Aufwärtsvideos finde ich eigentlich ganz cool, weil die genau das transportieren, was wir hier auch schon immer gefordert haben, so eine Einheit in der Stadt zu bilden. Also die kann man auf jeden Fall empfehlen. Da muss man bei aller Meckerei der Eintracht auch mal auf die Schulter kloppen und sagen, hier, das habt ihr nicht schlecht gemacht. Und meine letzte Empfehlung, ich glaube, ich habe einen Link reingestellt für einen Artikel zum Gerichtsurteil. Heute kam das Gerichtsurteil von den Hillsborough-Prozessen raus, das heute endlich quasi Recht gesprochen wurde, dass die Fans damals keine Schuld getragen hat bei diesem Stadionunglück. Da gibt es ganz viele Artikel, die Elf Freunde haben eine lange Reportage darüber geschrieben. Und was ich am bewegendsten fand, war, die Familien der Angehörigen haben vor dem Gerichtssaal zusammen You Never Walk Alone quasi als abschließendes Lied gesungen, weil sie jetzt endlich quasi Gerechtigkeit für ihre Hinterbliebenen, also für ihre verlorenen Familienmitglieder haben. Und das hat schon die ein oder andere Träne aus meinen Augen gedrückt. Da habe ich gedacht daran, dass ich euch teilhabe, weil es eigentlich auch eine ziemlich bewegende und interessante und auch teilweise ärgerlich machende Geschichte ist. So, und jetzt, sorry, dass ich jetzt nochmal einhake. Und jetzt sind wir ja eine aktuelle Sendung, die sich natürlich auch mit Dingen beschäftigt, die gerade so passieren. Jetzt muss ich auf Twitter lesen, dass es schon die ersten Eintracht-Fans gibt, die anscheinend gerade in Darmstadt eine Kneipe gestürmt haben. Ja, jetzt ernsthaft? Ja, danke dafür, dass anscheinend es immer mehr Chaoten gibt, als ich mir vorstellen kann. Denn das ist auf jeden Fall der genau falsche Schritt in die absolut noch falschere Richtung. Ja, naja, gut, wir werden sehen, wie sich das alles weiterentwickelt, aber auf jeden Fall ist das absolut konträr zu dem, was man sich hier hofft. Naja, egal. Mann, gut, dann sind die wenigstens schon mal aussortiert, die können schon mal machen. Ja, dann haben die sich bis Samstag schon aussortiert, das ist richtig. So kann man es auch sehen, positive genau. Aspekte. Im Chat wird sich übrigens gerade eben drüber beschwert, dass ihr so viel auf Germanistik-Studenten und Studentinnen noch rumhackt. Also vielleicht solltet ihr euch bei dem einen oder anderen... Das war doch lobend gemeint. Ich sollte vielleicht auch mal noch ein Germanistik-Studium nachlegen, damit mir nicht immer diese verbalen Jurien rausrutschen. für die ich mich dann nach der Sendung immer schäme. Die dann aber auch... Wenn Atira zusammen aufgewachsen. Die dann aber dafür den Weg in unser Trinkspiel finden. Und wenn ihr der Meinung seid, da müssen noch ganz viele Dinge in dieses Trinkspiel mit rein, dann geht auf eintracht-podcast.de/trinkspiel. Unten in die Kommentare könnt ihr Dinge eintragen, die ihr gerne noch sehen wollt. Und wir werden dann ergänzen. Ja, sodass es dann vielleicht nicht die ersten 5 Minuten dauert, bis die ersten 200 Menschen schon mit Alkoholvergiftung irgendwo in der Ecke liegen. Ja, ich muss so ganz kurz abschließend nochmal entschuldigen für das ein oder andere Wort heute, ich habe es jetzt lange geschafft, jetzt ist heute wieder rausgerutscht, man merkt, dass ich auch in einer Extremsituation bin, aber was den Mut auf diese Polizisten da betrifft und diese ganzen Sachen und jetzt die Eintracht, also wir sind ja momentan echt in so einer Achterbahn der Gefühle, sag ich mal, ich hoffe, man sieht es mir nach und ich esse jetzt gleich einen Glaskuchen und dann ist wieder alles gut. Wir jetzt nochmal ganz geschickt den Glaskuchen mit reingepackt. Ich hab ja gedacht, heute kommt ja gar keine Werbung mehr. Ach, siehst du mal. Aber gut, kommt, ich merke schon. Du kannst doch als Überleitung benutzen, weil wir noch die letzten 2 Gewinner haben. Ja, genau, wollte ich gerade tun, aber Herr Marvin ist natürlich grandios dazwischen gesprungen. Ja. Die letzten beiden Gewinner, die wir hier noch verkünden müssen aus unserem Glaskuchen-Gewinnspiel, eigentlich sind es ja 3 Gewinner, weil das eine ist ja eine Kooperation oder eine eigentlich eine Kooperation zweier Menschen, nämlich der Frau Quarkbällchen und dem Herrn Netfuller, die ein wunderbares Foto gemacht haben, wo sie versuchen, Bastis Fanschal, der als Gastgeschenk überreicht wurde, mit einem Feuerzeug in Berührung zu bringen. Das war kein Gastgeschenk, ich habe den einfach im Suff vergessen. Jetzt habe ich versucht, das positiv darzustellen und du machst es gleich in der ersten Sekunde wieder nieder. Aber auch das kann man auch nicht positiv darstellen, wenn die 2 Chaoten, die 2 Unverbesserlichen, die jetzt auch noch zusammen in einer Wohnung, in einer Terrorzelle zusammen wohnen, da probieren, einen harmlosen Eintracht-Schal anzuzünden. Also nein, positiv bezogen darauf, dass du Gastgeschenke mitbringst, wenn wir auswärts fahren. Ja? Ach so. Anstatt Kneipen zu zerstören, Gastgeschenke mitbringst, aber gut. Ist zerstört, sämtliche Illusion. Genau, aber auch da geht ein Gewinn hin, also auch wenn ihr das jetzt live hört, mal ganz schnell Adresse an Basti, falls nicht schon vorhanden, damit er besagtes Gebäck in durchsichtbarem Gefäß losschicken kann. Durchsichtbarem, ja, es ist zu spät. Ich merke schon, du bist nicht der Einzige, dem heute laute Wortfehler unterlaufen. Ich habe bei dem Trinkspiel. Trinkspiel. Ja, sorry, da kann ich nichts für. Ich habe eine Ausrede gefunden. Und dann natürlich der letzte Gewinner noch. Und zwar Steffen, der einen wunderbaren Kommentar unter unseren Beitrag zur Folge 221 gepostet hat, wo er beim Schrauben am Moped einen Farbeimer der Firma Alpina als Sitzgelegenheit verwendet, was natürlich wunderbar zur letzten Woche passt. Von daher herzlichen Glückwunsch auch an dich. Bitte einmal die Adresse an Basti schicken und dann geht der Kuchen auf die Reise. Und ich kann sagen, der ist echt lecker. Also es lohnt sich drauf zu warten und den dann dem Fußballgott, nicht Alex Meyer, Klammer zu opfern. Jetzt haben wir wieder alle Schleckermäulchen nass wollte ich schon sagen, aber die haben wir nicht nass gemacht, sondern befriedigt. Ja, ich weiß nicht. Also, ich surfe gerade auf anderen Seiten rum, vielleicht ist das irritiert. Oh, nein, nein, das war Spaß, ich bin auf Kicker. Warte mal, ich schicke auf Kicker, was? Okay, Leute, ist schon wesentlich zu spät hier, ja. Trinkspiel, Trinkspiel. Nein, aber auf jeden Fall, nee, ist ja schön, da haben wir die ganzen Schleckermäulchen hier besänftigt. Das wollte ich eigentlich sagen. Ich hoffe, das kann der René gut reinschneiden, damit das alles so wirkt, als wäre das Absicht gewesen. Hier wird nichts geschnitten, das ist alles so, wie sich das gehört und nicht anders. Na gut, na gut, na gut, siehst du mal. Aber du sprichst gerade den Alex Meyer an. Ganz ehrlich, das ist die nächste Stufe des Eintracht-Psychoterrors. Wenn wir nämlich gegen Darmstadt gewonnen haben, dann teasen wir Alex Meyer wieder an. Und dann wird sogar der geneigte Tuchel in Dortmund nervös, sag ich dir. So geht's weiter, das ist der nächste Schritt. Da werden wir nächste Woche drüber sprechen. Genau. Nächste Woche hört ihr uns in fast gewohnter Art und Weise wieder. Ich bin nächste Woche nicht anwesend. Dafür wird Herr Marvin wieder die Technik fahren. Er macht das aber auch ganz ausgezeichnet. Von daher wird es eine einzigartige Folge auch in der nächsten Woche wieder geben. Wenn ihr uns bis dahin unterstützen wollt, dann empfehlt uns doch weiter bei Twitter, Facebook, Snapchat, whatever. Wen ihr kennt, schreibt Bewertungen, Rezensionen bei iTunes, damit wir auch da in das Ranking nach vorne kommen, weg von den Abstiegsplätzen hin zu den internationalen Plätzen. Vor allen Dingen allerdings erstmal hauptsächlich vor dem Podcast bleiben, weil das ist erstmal das Wichtigste an dieser Stelle. Grüße nach Köln. Wenn ihr uns finanziell unterstützen wollt, dann schaut doch auf unserer Patreon-Kampagne vorbei oder spendet via PayPal oder hört uns einfach jede Woche und haut hier bei Twitter oder im Chat die Nachrichten raus. So macht das Ganze einfach wesentlich mehr Spaß. So, dann sage ich danke in die Runde fürs Mitmachen, danke fürs Zuhören und ja, eine schöne Restwoche und bis nächste Woche. Macht's gut.